ob die 5 Minuten jetzt hat so lange gedauert, bis wir endlich mal wieder es geschafft haben, einen Termin zu finden. Du musst eine lahme Kaffeemaschine. Ja, ist halt so. Das ist hier Hightech-Küche, ne? So mit allem Pipa-Pump und dann so eine lahme Kaffeemaschine. Aber dafür dann gleich lecker einen Kaffee. Nee. Das ist ja kein Vollautomat, da bist du ja der Vollautomat. Das Ding, das macht ja nur heißes Wasser durch den Filter. Nee, das dauert uns. Ich mach das erste Mal aus, das können wir später noch. So, na, das wird auch Zeit, Jahre später. Bin mal gespannt, ob das auch schmeckt. Ja. Schütt mal. Mach mal. Bedankt. Gerne. Ich werde heute husten. Das ist nicht das erste Mal. Ja, aber ich weiß auch nicht warum. Das ist so nicht krank, sondern einfach nur so ein fortwährender Dauerhusten. Ich weiß nicht, ob das hier an trockener Heizungsluft und keine Ahnung, alles doof. Endlich. Endlich was? Hat es mal wieder geklappt? Ja. Einmal du, dreimal ich. Ja. Ja, jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Jetzt haben wir immer brav Themen gesammelt über die ganze Zeit, worüber wir eigentlich sprechen wollten. Und ja, das haben doch andere schon gemacht, hör doch auf. Eben. Können wir einige Sachen dann einfach überspringen. Ja, also werf mal ganz einfach mal von den 23 Blättern ungefähr 20 weg. Und dann, ja, aber wir haben doch gar keine Themenliste. Nein. Stimmt ja, wir haben ja gar keine Themenliste. Okay, also vergesst alles, wir haben gar keine Winterreifen. Hier auf der Themenliste, die wir gar nicht haben, steht Winterreifen. Hast du schon Winterreifen drauf? Ja, sicher. Schon Mitte Oktober. Warum? Siebengebirge. Wenn du im Siebengebirge unterwegs bist, da ändert sich das Wetter genauso wie bei dir dann auch mal ein bisschen schneller. Und wenn es dann glatt sein sollte, ich weiß nicht. Du warst im Siebengebirge? Ich bin regelmäßig im Siebengebirge. Warum? Weil ich es kann. Okay. Nein, aber das ist mir. Früher war es immer so, dass man immer gesagt hat, O bis O, von Oktober bis Ostern. Ja, aber letztendlich ist es mittlerweile fast egal, weil die Mischung von den Winterreifen so gut geworden sind. Das heißt ja, selbst wenn dann zwischendurch nochmal wärmer ist, macht das den Reifen nichts aus. Und von daher, warum soll ich das Risiko eingehen, dass ich mir irgendwo lang mache, wenn da irgendwo mal was glatt ist? Ja. Also, wann hast du sie denn drauf gemacht? Montag. Okay. Ja, weil... Ach. Auf Fraus hatten wir wegen der Nordseetaufe, ne? Ja. Schon vorher, weil man weiß ja nie, wie es wird. Da war es ja dann schön warm. Und dann war es ja immer noch warm. Und dann bei Sohn, weißt du, so wegen Fahranfänger, wäre dann strategisch schlecht. Er hat dann Termin gemacht für nicht jetzt Montag, also letzten Montag, sondern den Montag davor. Und dann kam ja diese Woche mit, es könnte schneien, es könnte glatt sein, es könnte... Und da habe ich dann einfach gesagt, ach, fährst halt mit so ins Auto. Ne? Ich habe ihm gesagt, gut, du kannst gerne den Termin mit mir tauschen, dann mache ich es eben bei mir drauf, wenn du den Wagen nicht brauchst. Aber er wollte unbedingt an dem Sonntag fahren, nach irgendwo hin. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann brauche ich eben unter der Woche deinen möglicherweise. Und das klappte dann auch. Ja, und jetzt habe ich meine auch drauf. Und jetzt ist es ja warm, weil ich habe ja gesagt, sobald ich meine drauf habe, ist es warm. Aber die letzten Jahre war es ja immer so. Im November eine Woche irgendwie Schnee und danach erst mal nichts mehr. Und dann kurz vor Weihnachten, ist meistens so zu den letzten Arbeitstagen, dann nochmal 1-2 Tage richtig Glatteis und dann grüne Weihnachten und dann bis irgendwann Januar, Februar nichts mehr. Das ist normal und ja. Aber und außerdem kann man ja mit Allrad, ne, und Sommerreifen ja eigentlich noch viel besser fahren als mancher mit seinem Fronttrieb und Winterpellen. Nur der kleine Unterschied ist, ich habe ungefähr 2 mm und keine Querverzahnung auf meinen Sommerreifen und auch keine Schulter mehr. Und da habe ich dann gedacht, das ist mir dann doch zu link, weil da kann dir nur einer reinrutschen. Du kriegst dann vielleicht sogar automatisch Teilschutz, weil du eine nicht angepasste Bereifung hast und dann, nee, habe ich keinen Bock drauf. Dann lohnt sich auch nicht. Aber ich habe da nicht den von meinem Sohn genommen. Den hat dann meine Frau genommen, weil es ist ja ihrer. Und ich habe den von meiner Frau genommen. Das ist zwar auch ihrer, aber das ist mir egal. Ja. Ja. Ja. Bei mir ist es dann immer so, dass ich dann die ganze Flotte auf einmal umrüste. Da werden 4 Fahrzeuge an einem Tag umgerüstet und dann weiß man am Ende des Tages, was man getan hat. Ich lasse umrüsten. Ja. Weißt du, Räderwechsel kostet bei meinem Reifenfuzzi 18 Euro. Ne? Ja. Und dann ist alles schick. Und dafür hole ich nicht meinen Wagenheber raus und mache hier, nee, ernsthaft, nee. Und vor allen Dingen, mir ist ja einmal meiner vom Rangierwagenheber gehüpft, ne? Weil er nicht so viel Bodenfreiheit erzeugen konnte, wie ich eigentlich brauchte. Mit dem Unterleggummi und der ist dann abgeschert. Und dann hatte ich dann den Wagenheber in der Tür stehen. Das muss ich auch nicht mehr. Und mir zu überlegen, ich hole mir jetzt einen Rangierwagenheber, der 50 Zentimeter mal kann. Nö. Und ja, den Originalheber nehmen, auch keinen Bock. Ja, das ich habe da keinen Bock mehr drauf. Weißt du? Originalwagenheber hast du sowieso. Wenn er dann einen Reifenwechsel überlebt, dann hast du ja echt noch Glück gehabt. Nee, und deswegen, also ich bin jetzt in einem Alter, da musst du das nicht mehr. Brauche ich nicht. Ja, wir haben alles. Und andere wollen auch leben. Guck mal, der Reifenputzi, der macht mir eigentlich immer sehr gute Angebote, auch wegen den Rädern und allem oder wegen, wenn ich Reifen kaufe, das ist immer sehr schick. Ja, deswegen, ich bin da sehr entspannt und dann, mein Gott, dann soll der halt auch mal ein paar Euro verdienen. Muss ich mich auch noch drum kümmern. Die Sommerreifen, das war die letzte Saison. Für Ostern brauche ich neue Sommerreifen. Ich fahre da auf Markierung. Da hat mir doch mein Werkstattmensch nahegelegt, wie wäre es denn, wenn die Winterreifen runterkommen, wenn es noch neue Reifen gibt? Ja, aber ich würde erstmal abwarten. Vielfach braucht man nach dem Winter ja keine neuen Reifen mehr, weil man noch das Auto nicht mehr hat. Ja, gut. Ja? Also. Aber du hast gesagt, für die Nordseetaufe. Ja, genau. Habt ihr die Winterreifen drauf gemacht. Wie war es denn jetzt? Schön. Dieses Jahr hat es ja wieder nicht geklappt bei uns. Es war schön. Also wir waren ja auf Föhr, ne? Ja. Und es sollte eigentlich mieses Wetter sein, aber es war doch recht ansprechendes Wetter noch für die Verhältnisse. Also es hat nicht geregnet, man konnte auf Föhr noch cachen gehen und es schien sogar streckenweise die Sonne. Und ja, es war eine sehr nette Angelegenheit eigentlich. Wurde wirklich gecached oder? Ja. Ich habe da richtig gecached. Und da andere Leute, die haben da ja meine Zeit, die haben sich direkt Fahrräder geholt und dann sind die inseltechnisch leer cachend, also ganz geschafft haben sie es wohl nicht, kann ich mir nicht vorstellen, aber die haben da schon viel gemacht. Ja gut, ja. War es nicht letztes Jahr, wo die Leute dann mit ihren Aufklebern durch die Gegend gerannt sind? War das dieses Jahr auch wieder so? Aufkleber? Ja, hier, Munsen. Ja, das auch. Also Mansi, klar, Flagstack auch, aber es waren auch viele Cachen. Selbst meine Frau hat gecached. Nein. Ja, doch. Wir waren mit Donna Lotte und Maribi zusammen, so als Vierer-Tour. Und dann, ja, Maribi hatte auch einiges an Mysteries schon im Vorfeld gelöst. Da konnte ich dann dran partizipieren. Ne? So, lass uns mal zu den Finals gehen. Und dann war da noch, ich glaube, es war eine Letterbox. Die haben wir da mitgemacht. Das war also alles sehr, sehr schick. Hat Spaß gemacht. So, und pünktlich, als wir auf dem Schiff waren, fing es dann auch an zu sicken. Ja. Ja. Ja, und klar, es war wieder das, was eigentlich immer ist, ne? Irgendeiner macht Haarkarl auf und unten fallen die Ratten in die Bilge. Ja, wie immer eben. Aber wenn du oben sitzt, ist das alles halb so schlimm. Okay. Ja, und ich glaube, andere, die hatten da auch noch so ein, ich weiß nicht, was die da immer für ein komisches Essen haben. Also es muss sich ja immer irgendeiner profilieren. Und dann muss einer noch besser sein, das ist schon wie beim Cachen, ne? Oder beim Dosenlegen. Ne? Einer besser als der andere und dann machten dann komische, komische Snacks die Runde. Ach nee, nicht schon wieder. Ja, ich sag ja Hakal und irgendwie so ein anderes Zeug, dass da keiner Sürströmming aufgemacht hat, war ja alles. Ich glaube, dann wäre aber meine Toleranz auch am Ende. Dann würde ich dafür plädieren, dass wir einfach mal ein Kiel holen. So, Das ist halt gute Seemannskunst. Ne? Ja. Ja, weil wegen, wenn man sich da einig ist. Weil dann hört es bei mir auf. Ja. Aber es war, wie gesagt, hübsch. Und wir waren halt ja auch wie üblich ein bisschen länger und sind dann auch montags, nicht montags, am Sonntag zu Anni gefahren, ne? Annis Kiosk, wie immer. Tradition. Tradition. Und vorher habe ich dann endlich mal meinen Cache gesehen. Ah. Also ich war bei der Rettung, ne? Den ja die Klausis freundlicherweise in meinem Auftrag gelegt hatten. Und konnte dann auch mal wartungstechnisch gucken und das Logbuch fotografieren. Das haben die also sehr nett gemacht. Oder sehr schön gemacht. Nett ist ja der Bruder von nicht schön. Ja. Also haben sie sehr schön gemacht, hat mir also gefallen und wird auch da oben sehr gut angenommen, von den Logs her. Ja, dann, wie gesagt, da vorbei und noch ein paar andere schöne Caches gemacht. Das war auch wieder so ein Knaller. Ne? Wir machen da oben so einen Cache und ich gucke dann zu Hause. Und eine Woche vorher waren dann Leute aus Wiel da. Also, ja, ein Team, was ich eigentlich dauernd irgendwie am Stammtisch sehe. Auch lustig. Naja, auf jeden Fall haben wir den noch gemacht, sind dann zu Annis. Und da war dann das erste Mal ein reguläres Event, also nicht Event ohne Punkt. Das bedeutet, ex-DDR-mäßiges Anstehen zum Hotdog kaufen und zum Eis kaufen und total überfüllter Parkplatz und Riesenwelle. Ach, wie schade. Ja, also nicht so entspannt wie sonst eigentlich. Ja, und das Ganze wurde dann zwei Tage später überschattet. Da bekamen wir dann die Nachricht, dass Anni verstorben ist von Montag auf Dienstag. Das war's dann. Das war bitte. Ja, ich weiß nicht, was jetzt da oben passiert. Also ob die jetzt den Laden dicht machen oder nicht dicht machen oder ob der jetzt weiterläuft. Da kann ich nicht zu sagen, habe ich keine Informationen. Aber wenn es ihn gibt, werden wir nächstes Jahr wohl wieder hin. Wobei einen Monat früher, also vor der Nordseetaufe. Okay. Weil Holde hat einen Lehrgang und dann wird das wohl so aussehen, dass, also ich fahre nicht zwei Monate hintereinander darauf, das ist mir dann doch zu weit. Ja. Dann werden wir wohl einen Monat vorher da sein. Aber mal gucken, was da geht. Da geht mit Sicherheit auch was. Wird also derselbe Zeitrahmen sein. Man kennt ja genug Leute da oben, also das wird mit Sicherheit auch sehr entspannt. Sollte und sehr schick, machen. Frau auf dem Lehrgang, ich mit anderen unterwegs. Ah, Freude. Mhm. Wenn dann noch das Wetter schick ist, wird sich meine Holde auf dem Lehrgang... Nee, die ärgert sich nicht. Die macht das ja gerne. Aber gut. Ja, so ist das. Richtig. Ja. Was haben wir denn jetzt? Wir haben... Ey, du wirst es nicht... 14.25 Uhr. Wir haben irgendwann mal... Ich weiß gar nicht mehr das Datum. Haben wir in der Folge 5 gemacht. Wir von damals. Dosenhausen. Ja. Ich erinnere mich. Damals. Ja. Als es noch keine Kommentare gab. Ja. Und keine Sockenpuppe. Ein Brille. Und damit keine Rückschau. Also ist doch alles gut. Sind wir durch. Müssen wir nichts mehr machen. So, das war's dann für... Nein, nicht wirklich. Ich guck mal auf die Liste, die wir gar nicht haben. Da steht Inkompetenz im Autohaus. Habe ich das geschrieben oder du? Nee, das muss von dir kommen. Weil ich habe dieses Mal bei der Inspektion und TÜV habe ich Glück gehabt. Das ging so reibungslos durch. Muss von dir sein. Echt? Ja. Wenn nicht, dann überspringen wir es einfach. Inkompetenz im Autohaus. Was habe ich mir denn da gedacht? Du, ich weiß das gar nicht mehr. Das ist jetzt so lang her. Ich hätte vielleicht ein Stichwort drunter schreiben sollen, was? Hat aber wahrscheinlich auch gar nichts mit Geocaching zu tun. Und? Bist du darauf angewiesen? Nein. Deswegen, wenn ich jetzt schon... Ich glaube, das ist auch so ein Ding, das hatte ich ja schon mal, ne? Also mit dir, glaube ich, besprochen. Das ist so dieses selektive Löschen, ne? was ja nicht funktioniert. Ne? Mhm. Du trinkst irgendwann abends ein Bier und weißt nicht, welche Information ist am nächsten Tag weg. Gut. Wenn die Information nicht wichtig ist und du die auch am nächsten Tag nicht brauchst, ist das ja auch alles vollkommen egal. Aber ja, aber du weißt halt nicht, welche. Und das ist das Dumme. Und ich glaube, das Bier von irgendwann neulich war dann diese Inkompetenz im Autohaus. Ich habe keine Ahnung, was ich da wollte. Aber das ist schon spannend. Aber wenn wir schon bei anderen Themen sind, ich war einkaufen. Wir haben die Schränke für Geocaching-Tarnfleck wieder aufgefüllt. Ja. Geocaching-Tarnfleck. Ja, du kennst doch diese neue Marke da. Dieses rote Schildchen mit dem weißen Gebämpel darauf. Hier piepst irgendwas. Ja. Was piepst denn hier? Ist das dein Nachbar wieder? Bohrt heute nicht piepst? Nee, das ist die Spülmaschine. Die nervt. Ja, ich gehe. Piepst sie noch öfter? Naja, also ungefähr 32 Minuten. Mach sie bitte aus. Na gut. So, wo waren wir? Diese Junggesellenwohnung ist total schlimm. Alles in einem Zimmer. Das ist vielleicht in einem Scherz. Wir waren bei selektivem Löschen, Tarnfleck, rote Schildchen, weiße Schrift. Ja, denn vor kurzem hat Engelbert Strauß in Oberhausen einen Shop aufgemacht. Ach. Ja. Und da warst du dann. Ich meine, ich las davon nicht, dass du da warst, sondern dass der aufgemacht hat. Ja, aber das war, wir bestellen ja schon seit Jahren, auch für den Wald bestellen wir schon seit Jahren da Klamotten. Und was trägt der Wald denn heute so? Der Wald trägt eigentlich das Modell Bunthose Motion. Aha. In diversen Farben. Nein, die sind. Und wird der mehr von Buchen oder von Eichen gekauft? Eigentlich mehr von Glasien. Okay. Ja, auf jeden Fall. Wir haben da ja sonst immer aus dem Katalog bestellt und waren immer sehr zufrieden. Und da war es dann halt mal so, wenn da so ein Laden direkt vor der Haustür aufmacht, dann muss man da mal hingucken. Und du wirst es nicht glauben, endlich mal ein Laden, der logisch sortiert ist. Logisch sortiert? Ja. Das heißt? Er ist nach Farbe sortiert. Nach Farbe. Nach Farbe. Also du willst mir jetzt sagen, die haben einmal das Sortiment in Schwarz, das Sortiment in Weiß, das Sortiment in Wood, yes. Das Sortiment in Eistarn oder Schneetarn, das Sortiment in Grün, ja. Das Sortiment in... Alles fein sortiert, das heißt also... Von uns trägt keiner Weiß, von uns trägt keiner dieses, wie nennt sich das, Kornblau oder wie sich das heißt, ja? Oder irgendwelche anderen quietschigen Farben. Und du musst dir den ganzen Kram nicht reintun, du musst nicht suchen, du gehst einfach, ich möchte heute schwarz. Also gehst du geradeaus zur Ecke, schwarz. Dort kriegst du schwarze Jacken, schwarze Pullover, schwarze T-Shirts, schwarze Hosen. Schwarze Socken? Nee, die Socken sind an einer Ecke. Die Socken haben sie dann doch zusammengefasst. Schwarze Schuhe? Die Schuhe haben sie auch noch. Schwarze Schraubenschlüssel. Die habe ich nicht gesehen. Schwarzes Fiskars? Nee, gar nicht. No. Leider nicht. Aber, wie gesagt, es ist viel einfacher. Wenn du dann, du gehst ja da schon mit ran, von wegen, was interessiert dich? Weiß. Ja, für jemanden, der dann von der Firma aus weiß tragen muss, ist das ja auch viel einfacher. Der geht in die weiße Sektion, kriegt da die Bunthose, die passende Jacke dann dazu. Packt das in seinen Wagen rein, fährt zur Kasse, fertig. So. Also, klingt ganz nett. Ja. Aber ich hätte es ja lieber nach X, 2X, 3XL ne, sortiert, weil dann würde ich nämlich einmal in eine Abteilung gehen, wo ich genau weiß, das ist alles in meiner Größe. Und die Farben... Die kann ich sehr schnell unterscheiden. Aber wenn ich in so einem Riesenregal rumsuchen muss, wo jetzt XL und M und 2XL und alles miteinander gemischt ist, die haben ja Größen bis, ich glaube, 6XL oder keine Ahnung. Aber da findest du dich ja so schlimm. Nein, da findest du dich so schnell durch, ja, weil die haben dann einen Turm, wo die Hosen drin sind. So, dann gehst du einfach nur noch der Größe hin, klack, Größe rausgegriffen. Das heißt also, dieses ganze... jetzt vielleicht doch in grün oder vielleicht fällt alles weg. Vorher die Entscheidung schwarz oder die Entscheidung grau. So, Größe rausgegriffen, weiter. Okay. Einziger Wermutstropfen bei dem Besuch dieses Ladens war dann das Ende. Wieso? Naja, wir haben doch ein bisschen mehr Geld da gelassen, als wir eigentlich gedacht haben. Aber der Preis, die Preise sind voll okay. Ja, ich meine, es macht ja auch eher Sinn hinzufahren. und nicht ein Teil zu kaufen und dann wieder zurückzufahren, weil von Dosenhausen bis Oberhausen ist ja doch etwas länger. Dann hast du die ganze Fahrt und so kaufst du ganz einfach mal einen riesen Pulk-Klamotten und das ist wie, du machst einmal den Karton richtig voll und hast nur einmal Versandkosten. Okay. Weißt du, so dieses. Und natürlich riesen Vorteil von, weil gerade in der ersten Bestellung, da ist es ja noch so, du kannst nicht richtig die Größen einschätzen. Ja, und was hast du dann immer gemacht? Du hast immer nochmal eine Größe drüber, eine Größe drunter. Nee, gar nicht. Also die Größentabellen bei denen sind schon schick. Ja, aber bei den Schuhen... Hat bis jetzt eigentlich immer gepasst. Ja, Schuhe sind aber ein Sonderthema. Und da war es dann so, du gehst in den Laden rein, du hast dann halt wirklich komplett alles da. Schuhe anprobieren, passt nicht. Nächsten Schuh anprobieren, passt. Einpacken, Kasse, fertig. Das heißt also, das ganze Rücksenden und so weiter, das fällt dann alles flach. Das ganze Auseinanderrechnen, weil du einen Teil deiner Bestellung ja behalten hast und dann musst du dann noch eventuell irgendwelche Kontosachen gegenrechnen und so weiter, fällt alles weg. Hin, anprobieren, mitnehmen, fertig. Ja, da habe ich weniger Probleme, was Schuhe angeht. Ich habe bei uns um die Ecke habe ich einen Schuhladen. Der hat Wanderschuhe, der hat ziemlich viele Sportschuhe, also hier Laufschuhe, richtige Laufschuhe, alles auch Markenzeug zum Teil. Und da kriegst du richtig gut Prozente. Ja. Insofern, also ich kann das anziehen, der hat direkt, also ist ein Schuhmacher, ein richtiger Schuster eben, ne? Das heißt, wenn der noch irgendwie am Halux ein klein bisschen drückt, dann macht er da sein Spray drauf und dann nimmt er da seine Zange und dann macht er den an der Stelle ein bisschen weiter und dann hast du den. Oder er sagt, ja, zieh ihn ganz einfach doch mal hier ein, zwei Wochen zu Hause an, aber bitte nur auf dem Teppich, ne? Also drin. Und wenn es dann gar nicht geht, bringst du ihn um. Weißt du? So, ne? Aber das ist, und du kannst direkt dahin fahren und wenn irgendwas nicht passt, kannst du direkt dahin fahren. Und wenn sich nach 2 Jahren schon mal die Sohle ablöst, dann kannst du da direkt hinfahren. Und ich hatte da noch nie Schwierigkeiten und die Preise, die sind gegenüber den Versendern oder ich sag jetzt mal Referenzklasse Globe sehr, sehr moderat. Gerade durch die Prozente, die man bekommt, alles schick. Ja. Da werde ich, also solange es den Laden gibt, das ist halt, weißt du, Die Großen, die machen ja auch ziemlich viel kaputt. Die machen die ganzen kleinen Läden zum Teil kaputt. Und ich bin mittlerweile, auch seit der Aktion halt damals, wirklich auf dem Trip, dass ich sage, dann kostet es halt ein paar Euro mehr, aber ich gehe hier zum Laden um die Ecke, da habe ich einen Ansprechpartner, da weiß ich, dass der da ist und der macht auch manchmal Sachen möglich, die ich dann übers Netz oder so bei Bestellungen halt nicht machen kann. Und ja, der hat jede andere Erfahrung gemacht. Ja, ich habe das genau auch ausprobiert, gerade was Sicherheitsschuhe angeht. Da bin ich dann extra hochgefahren nach Kleve, weil es dort den Laden gab oder vielleicht sogar noch gibt, wo man die Sicherheitsschuhe kaufen kann. Weil ich dann direkt da einkaufen wollte. Ich konnte dann anprobieren und so weiter. Das war auch alles soweit in Ordnung. Aber erstens waren die Leute da relativ unfreundlich und zweitens haben die Schuhe auch nur von 12 bis Mittag gehalten. So, und jetzt ist es auch so, zum Beispiel bei deinem Schuster bekäme ich nicht die Stiefel, die ich jetzt im Moment trage. Weil ich trage beim Cashen trage ich eigentlich größtenteils, wenn es nicht gerade bulliger Sommer ist, trage ich eigentlich erst 3 Stiefel. Ich weiß nicht, wo ich da, wenn wir unterwegs sind, man weiß nicht, wo man hintritt. Ja, gerade wenn es dann auch in der Jahreszeit ein bisschen schummriger ist, dann trittst du irgendwo hin und die S3-Stiefel haben alle grundsätzlich Durchtrittschutz. Ja, S3-Stiefel, klar, aber nee, die tue ich mir nicht an. Also ich trage normale Schuhe, normale Wanderschuhe bis so Größenordnung bis 2000 Meter, die du bis 2000 Meter Höhe tragen könntest, entweder in Halbhoch oder Halbschuh, ne? Und durchtrittssicher nur, wenn ich genau weiß, es ist möglicherweise eine ehemalige Industriebrache oder, aber das kann man ja vorher abschätzen. Also ich weiß ja, wo ich cashen gehe. Ich weiß ja auch, was mich erwartet. Ich habe auch ein paar S3-Stiefel zu Hause stehen. Aber die habe ich mir damals angeschafft, so wegen Lost Place, weißt du? Hm? Weil du da eben genau nicht weißt, was passiert. Ja gut, aber in der Zeit, als wir viele in Duisburg gecasht haben, ja, okay. Da, wie gesagt, ich habe das breite Grinsen drauf bekommen, als wir, das war ein Mystery und den habe ich nachmittags nach der Arbeit, habe ich gedacht von wegen, ach komm, noch ein bisschen Beine vertreten und dachte ich, musst du dich jetzt noch großartig umziehen oder nicht? Ach komm, hast die Stiefel ja dabei, Stiefel angezogen und dort war auch so eine alte Industrieruine, wo es dann, du musstest nicht tief rein und da war noch überall Trampelpfade. Und da reingegangen und wie es halt in Duisburg ist, gibt halt sehr viele müllige Ecken und dort dann sauber in den Nagel reingetreten. Ja, dann stand ich halt auf dem Nagel. Der ging nicht durch. Und dann dachte ich mir so, wunderbar. Ich glaube, das ist das Problem der Kescher heute. Die gucken die ganze Zeit immer nur aufs Handy, aber nicht auf die Umgebung drumherum. Sonst hättest du den Nagel gesehen. Nein. Mit normalen Schuhen. Hätte ich, hör doch auf. Hätte ich nicht gesehen, weil der war nämlich dann, das war ein Brett mit einem Nagel und da war Laub drumherum und das hättest du nicht gesehen. Aber egal. Nee, das ist klar. Also es ist sinnvoll, vernünftige Schuhe dann da anzuziehen, aber weißt du, auf einem normalen Waldweg, da erwartet dich das in der Regel nicht. Nö, da wirst du nur vom Mountainbike umgeheißt. Ja, aber dann nützt mir der erst drei Stiefel nicht. Nee. Gut, ich kann ihm nachher dann richtig tief bis zum Knie ins Gesäß, weil kann ja nichts passieren, ist ja ein Sicherheitsschuh. Nein, aber kriegst du auch noch einen? Ich bin noch nicht so weit. Ach so. Ich habe erst halb. Ach so. Ja, ja, ich lasse dich reden und trinke genüsslich. Übrigens, ne? Also ein Vollautomat würde deine Küche wunderbar zieren und das wäre geschmacklich auch eine ganz andere Nummer. Nee, vom Job her, ich habe da die ganzen Vollautomaten, das, was da rauskommt, das ist teilweise so ein Mist. Also von daher, ich bin Verfechter der guten alten Kaffeemaschine, vom alten Durchlauferhitzer. Schmeckt mir persönlich besser. Diese ganze durchgedrückte Brühe. Nee. Also meine Schwiegermutter, die hat ja so ein Ding, da hast du so in so einem Fach hast du die Bohnen. Ja. Also die werden frisch gemahlen. Ja. Und dann werden die richtig schön in so einem Fach getan. Also die laufen dann da rein und dann wird das gebrüht und alles. Und dann wird das und dann gepresst, dann ist nämlich so ein Paddel. Dann wird das Wasser durch die... Das schmeckt einfach lecker. Vor allen Dingen ein frisch gemahlener Kaffee. Also wenn du es wirklich richtig machen willst, ne, dann holst du dir dieses Glasteil oben mit diesem Stempel, mit unten dem... Ja, das ist so ein Drahtgitter. Du sollst hier keine Schleichwerbung machen. Reicht ja schon, dass der Engelbert Strauß gesagt hat. So. Ja, nee, also die Dinger. Nee, das ist eine Marke. Ja, aber die Marke ist so. Das ist so wie Tesa. Gibt es auch von anderen. Nein, ja. Also du kriegst dieses Ding und dann mahlst du dir die Bohnen in so einer Holzmühle. Kennst du noch die alten Dinger? So mit dieser Schublade. Und dann schützt du dann da rein und dann machst du heißes Wasser drauf und dann drückst du runter. Jetzt versucht der alte Mann mir was zu erzählen. Genau. Glaubst du ja nicht. Jetzt kommt der Angeber. Auch wenn das jetzt hier mit dem Podcast jetzt kommt dieser Angeber, ne? Dieser Angeber und zeigt mir seine Kanne, seine Mühle. Pass auf gleich. Wofür meinst du, ist das hier? Das ist ein scheiß Elektro-Ding. Ja, das ist aber trotzdem eine Kaffeemühle. Nein, das macht Lärm. Das macht Lärm. Das hat ein scheiß schnell rotierendes Messer und dabei wird das ganze Zeug warm. Und weil es warm wird, ist es hin. Nein, du musst so eine Handmühle haben. Diese alten Holzdinger mit dem Schublädchen, wo du dann oben an der Kurbel drehst, ganz langsam. Das kann ich mir so bildlich vorstellen. Und dann hast du nämlich wirklich den Kaffee. Und das nützt dir auch nichts, weil du heutzutage ja meistens nur diese normalen Bohnenmischungen, ne, fertig sortiert bekommst. So Arabica 100% oder wie auch immer. Nein, da musst du auch noch einen Laden haben, wo du sagen kannst, so von der Bohne 25%, von der 10%, von der Rest. Und das ist meine Mischung. Ja? Und das machst du dir. Und dann hast du den Kaffee schlechthin. So. Kommen wir nicht zusammen. Nee. Und stattdessen, du hast angeblich alle Möglichkeiten. Ne? Du hast deinen Elektroschredder hier für Bohnen und heißes Wasser und was auch immer. Und dann gibst du mir das. Du musst den Kaffee hier nicht trinken. Ja. Ich verstehe schon. Ja, hier, da vorne. Kannst du jetzt Wasser aus dem Hahn trinken. Ja, ich weiß. Ich kenne meinen Status hier, es ist in Ordnung. Also so sind deine Freunde. Ah, Achso, kleinen Gruß an Kiki. Kennst du das noch, wenn er so anfängt rumzujammern? Was sagen wir dann immer? Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Ach, und wenn du das nächste Mal hier den Klo besuchen gehst, bring doch die Dose Sürströmming mit. Er wird sich freuen. Mhm. So, dann haben wir das auch. Apropos Kiki. Ja. Events. Ich habe gestern ja den Podcast vom Herrn Debudi und vom Herrn Tracer gehört. Den, ne, gibt's noch? Ja. Oh Gott. Und ja, die machen ja live, ne, so mit Chat und allem Schnick. Ja, machen wir ja nicht. Wir machen ja nur Totkonserve. Ja. Ja, und die haben auch festgestellt, so Event ist ja das, worüber man viel reden kann und was auch immer sehr gut besucht wird. JR849 hat das, glaube ich, auch irgendwann mal festgestellt. Und wir werden heute nicht nur über die Nordseetaufe, sondern auch wieder viel über Events reden, weil es ja offensichtlich das ist, was die Leute bewegt. Richtig. Ja. Wo gehst du nächstes Jahr hin? Wir hatten das schon mal, ne? Ja. Und? Ja, wenn alles klappt, wenn uns wieder nicht irgendwie in die Suppe gespuckt wird, stehen nächstes Jahr 2 Megas an. Für 2 wird die Zeit hoffentlich reichen. Alles, was da drüber ist, ist irreal. Aber ja, das erste, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die stattfinden, aber 1 wird Tipi 2 sein. Tipi Tap. Und das zweite wird dann Mai sein. Mai. Also Mai im Saarland. Ja, richtig. Ja, da wollte ich drauf raus. Da gehe ich nämlich auch hin. Und bleibst du länger oder fährst du nur tagesmäßig hin? Kann ich jetzt im Moment noch nicht abschätzen. Ich sehe es ja jetzt an 2016. Wir haben uns viele, viele Sachen vorgenommen. Und da ist so viel dazwischen gekommen. Wir wollten auch zum Beispiel dieses Jahr noch nach Berchtesgaden. Wollten wir eigentlich auch runtergefahren sein. Aber es hat hinten und vorne nicht geklappt. Also ist das Ding dann auch dann baden gegangen. Und deswegen für 2017 werden die Ziele erstmal kleiner gesteckt. Wenn wir dann mehr schaffen, ist es dann umso schöner. Tipi Tap ist für uns nahezu Heimspiel. Das ist eine sehr entspannte Geschichte. Und Tagestour. Ja. Ja gut, weil es halt so nah ist, sind es mehrere Tagestouren. Aber egal. Und natürlich, ins Saarland fährt man nicht nur für einmal morgens um 3 aufstehen, nur um dann einigermaßen dann vormittags dann da zu sein. Nee, ist schon klar. Also wenn, da werde ich auch übernachten. Ja. Ja, 2 Leute, die sich jetzt so gegenseitig mit offenem Mund so... Ja, sprich weiter, sprich zu Ende. Ja, wie gesagt, alles, was darüber hinausgeht, wäre einfach... Ja, es sind einfach 2 Sachen, die für mich interessant sind oder für uns interessant sind. Was komplett zum Beispiel schon gestrichen wurde, Stashlab, du mögest mir verzeihen, aber Friedrichshafen ist jetzt schon raus, weil A, liegt es ungünstig von der Zeit... Und B, es ist auch mal eine ganz schöne Entfernung darunter. Zurück mal zum Mai im Saarland. Ja. Hast du dir die Seite von denen mal angeguckt? Asche auf mein Haupt. Im Moment, wie gesagt, ich bin froh, ich bin dankbar, dass wir heute diesen Termin endlich wieder gefunden haben. Ich war leider nicht drauf, aber du wahrscheinlich. Ja, und da ist mir was aufgefallen, was ich bis jetzt, vielleicht weil ich unaufmerksam bin oder oberflächlich, bis jetzt noch bei keinem anderen bis jetzt gesehen habe. Die haben ein Video, ich kann es nicht entziffern, weil ich bin nicht gehörlos, ich kann keine Gehörlosensprache, also ich kann keine Gebärdensprache, aber die haben ein Video nur in Gebärdensprache für Gehörlose, wahrscheinlich die denen das Event erklären. Finde ich geil. Ja. Also habe ich bis jetzt noch nirgendwo, weißt du, an die denkt ja keiner. Die haben dran gedacht. Finde ich klasse. Ja, und das, ja, ist das schick. Ist, also ich habe die sowieso auf den ganzen Events als sehr, also sehr positiv erlebt. Die sind nett, die sind freundlich, die sind hilfsbereit, die Orga jetzt, ne? Mhm. Die sind präsent und wenn du da irgendwas willst, dann kriegst du auch direkt eine Antwort. Also ja, ich denke, das wird eine sehr schicke Sache, sehr familiär und die Gegend da, die ist auch klasse. Da freue ich mich richtig drauf. Das ist so eins von den Dingern, wo ich wirklich sage, hey, das wird mit Sicherheit ein Highlight nächstes Jahr. Ja, vor allem, weil das Highlight von diesem Jahr ja gar nicht wiederholt, also nächstes Jahr gar nicht stattfindet. Hm? Ja, sorry. Auch wenn wir eigentlich viele von den ganzen alten Sachen streichen wollten, aber Highlight dieses Jahr, muss man doch ganz klar sagen, war doch Mendig. Mendig war doch eine Überraschung. Das war doch einfach nur schick. Hä? Nach der Vulkan. Ich habe die ganze Überraschung jetzt noch nicht verstanden. Es war Nacht der Vulkane. Richtig. Danach gab es irgendwann mal Nacht der Vulkane. Und dann gab es ja jetzt dieses Mal Nacht der Vulkane. Richtig. Und eigentlich war es doch wie immer. Also jetzt nach meinem Empfinden. Bis auf den Unterschied, es waren andere Leute da. Oder man hat mal mit anderen Leuten zusammen abgehangen. Und sie haben es geschafft, den Vulkanausbruch so schön zu straffen, dass er nicht so aufdringlich lang gewirkt hat. Ja. Aber auf welche Überraschung spielst du jetzt an? Es war für uns eine Überraschung, weil wir haben ja jetzt nun 3-4 Megas haben wir ja auch schon mitgemacht und Gigas. Und glücklicherweise hat die Gesundheit damals mitgemacht, dass ich wieder einigermaßen fit war, dass wir auch noch männlich fahren konnten. Und für uns war es halt die erste Nacht der Vulkan. Ah, okay. Ja. Und wie entspannt das Ganze ist, dass wie das Ganze aufgezogen wurde, auch wie entspannt die Leute da vor Ort waren. Ja, da war eine Händlermeile, da hattest du einfach Platz zum Laufen. Da gab es kein Gedränge, kein Geschubse. Das ganze Areal, das zog sich, verteilte sich alles so wunderbar. Da, wo die Händlermeile war, hatten wir vor 3 Jahren parken können. Oh. Alles klar? So, da war nämlich die Händlermeile ein bisschen woanders, wage ich mich zu erinnern. Ich meine, das war der Parkplatz, wo wir waren. Jetzt ist das viel weiter unten gewesen. Aber, ja. Aber richtig schick war, das fand ich persönlich geil. Wir hatten uns überlegt, von wo gucken wir es denn? Also, ich bin kein Freund davon, das unten in diesem überfüllten Bereich zu schauen, wo jetzt auch noch die Bühne steht, weißt du, wo eigentlich sich alles abspielt. Sondern davor die Jahre haben wir immer oben an der Straße gestanden, quasi oberhalb des Platzes, wo die ganzen Wohnmobile standen, weil da hast du eigentlich einen super Blick. Mhm. So, jetzt sind wir dann dahergegangen und guckten so und stellten fest, och, ein Platz zwischen den ganzen Wohnmobilen, relativ nah an dieser, ich nenne es jetzt mal Festwiese, weißt du, wo Bühne und alles war, war frei, da stand nichts. Da haben wir gesagt, weißt du was, da gehen wir jetzt hin, da setzen wir uns jetzt mit Stühlen hin und dann haben wir einen unverbaubaren Blick auf Vulkane. Haben wir auch gemacht. Haben noch nebenan die Leute, die da am Campen waren, gefragt, steht hier einer oder so? Nö, der war die ganze Zeit noch nicht da. Ja gut, haben wir gedacht, wenn der kommt, dann gehen wir halt weg oder so. Aber ja, dann haben wir da gesessen, haben noch nett mit den Leuten von nebenan geklönt. War ein sehr schicker Abend. Dann zwischen den Autos Wikinger-Schach gespielt. Knallersache, also bis das angefangen hatte. Ne? Ja. Das war richtig schick. Eine gute Entscheidung. Und es kam auch keiner mehr. Ne? Ja, wir waren, weil es halt für uns das erste Mal war, wir wollten richtig nahe dran sein. Und waren auch irgendwie früher als viele andere auf dem Gelände. So, das hieß, wir hatten unseren eigenen Tisch dort, konnten da ganz entspannt sitzen, bis das ganze Konzert da vorbei war und der Vulkanausbruch dann anfing. Und es war einfach beeindruckend, weil letztendlich mit welchen Mitteln sie diesen Vulkanausbruch realisiert haben. Und dadurch, dass wir so nahe dran waren, hat das auch ordentlich in der Magengrube gedrückt. Also das war schon klasse, was sie da, und eigentlich bedauerlich, dass sie da die ersten 2 Male noch nicht mitbekommen haben, wo das stattgefunden hat. Aber dieses Jahr, das war für uns eine richtige Überraschung. Also das war richtig schick und natürlich, was denen in den Karten gespielt hat, war das Wetter. Es war nicht zu heiß, es war nicht zu kalt. Man hat, wo es dann wärmer wurde, hatte man genug Orte gehabt, wo man sich in Schatten stellen konnte. Alles ideal. Ich weiß nicht, ob es das erste Jahr war, da hat es mal geregnet. Also ich glaube, es war das erste Mal. Da hat es geregnet und dann stand man mit dem Auto auf dem Parkplatz unten, aber. Ja. Also ich glaube, es war der Parkplatz, wo jetzt die Wohnmobile gestanden haben sogar. Mhm. Und dann haben wir uns halt mit dem Auto so hingestellt, dass wir auf den Vulkan gucken könnten. Aber es riss auf. Das heißt, ich hatte damals auch noch meine GoPro mit und es riss auf. Und genau zu dem Vulkan regnet es halt nicht mehr. Ich konnte das Ding aufnehmen und war richtig schick. Natürlich, klar, auf der Aufnahme kommt das nicht so wie halt in Wirklichkeit. Ne? Ist so. Aber nichtsdestotrotz, so als Erinnerung, immer noch schick. Und ja, hatte was. Und ewig lange. Hatte ich damals, glaube ich, sogar auf die Tube gesetzt. Aber ja, das guckt sich keiner an. Ne? Also 20 oder 30, 40 Minuten da, dieses langsame Steigern. Das haben sie dieses Jahr wirklich schön gestrafft hingekriegt. Ja. Das hat mir gefallen. Ja, du weißt ja, warum das nur alle 3 Jahre ist. Na, eigentlich ist es jedes Jahr. Aber es gibt 3 Orte, wo das stattfindet. Und das ist immer an dem einen Ort, das nächste Jahr an einem anderen Ort, das dritte Jahr an dem dritten Ort und dann wieder am ersten Ort. Und deswegen nur alle 3 Jahre in Mendig. Ah. Wegen der beiden anderen Orte. Okay. Also die machen auch woanders was. Aber nicht mit Geocaching. Ja, gut. So. Ist ja nicht zwingend notwendig. Nee, aber also es gibt dann wohl auch eine Möglichkeit, das woanders zu sehen. Ja. Aber da fehlen dann tagsüber die Leute. Also nur wegen diesem Vulkanausbruch würde ich jetzt nicht irgendwo anders hinfahren, ne? Sondern mir ist das schon wichtig, da mal viele von den Bekannten und von Freunden zu treffen. Ne? Definitiv. Das macht ja das Event aus. Oder das gerade dann abends mit Freunden zusammen zu erleben. Ja. Das ist dann schon schick. Und das, so diese Überraschung, das hoffe ich jetzt ganz einfach A vom Saarland nächstes Jahr, dass das dann auch überraschen wird. Das wird mit Sicherheit schick. Also da bin ich voll von überzeugt. Und das zweite ist dann ja, tippitippitapp an einer neuen Location. Ja, damit also das Tippi wird mit Sicherheit, wenn es ähnlich ist wie das erste, schön. Wenn es so wird wie Xanten, eher nicht, weil also Xanten hat ja bei mir mangels Löwen total... Ach, ja. Nein, aber was Tippi für mich interessant macht, ist halt wieder, die haben einen begrenzten Raum. Nicht wie bei sonst einem Mega, dass einfach so viele Leute wie wollen, können da hinkommen. Nein, das Mega ist begrenzt auf eine Personenzahl. Das heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und dass das Ganze gar nicht so ausarten kann. Dass das dann einfach wieder so ein bisschen kleiner wird. Weil wir haben ja gesagt, einige Themen wollen wir nicht aufkochen, aber es gab dann halt dieses Jahr halt auch etwas, ja, es war groß, aber den Weg hätte man sich sparen können. Nächstes Thema. Also, nee, noch nicht ganz. Okay. Beim Tippi, ne? Ja. Also ich fände es schön, wenn da weniger Leute aus ihren Büchern vorlesen würden und dafür vielleicht ein paar Akteure so ein bisschen was aller Elspe, weil ist ja Tippitippitapp, da gibt es ja Cowboys und Indianer, aller Elspe auf einer Bühne machen würden. So. Das hätte doch was. Ja, lassen wir uns mal überraschen. So mit, ne? Also das wäre doch mal schick. Also hier nicht irgendwelche Pseudogladiatoren, die sich dann auch, wenn sie hingefallen sind, dann aufhelfen, anstelle denen dann, weißt du, das ist so absurd, ne? Die hauen sich da mit Schwertern und es fließt kein bisschen Blut, dann stolpert einer aus Versehen und fällt hin und der andere tut erstmal sein Schwert weg und hilft ihm auf, um danach weiterzuhören. Also so, das kannst du doch Zuschauern nicht geben. Ja gut. Und dann keine Löwen, also bitte nein. Das könnten die vom Tippi besser machen. So ein bisschen Wild-Wild-West und nachher auch noch so, ja, so per Stream. Ja, so ein bisschen kann man ja machen. Also heutzutage gibt es ja hier diese Plastikkappen, die man sich auf den Kopf zieht, da klebt man dann Fifi drauf und das sägt man dann ab mit so einer Klinge, die vielleicht so ein bisschen Kunst, das geht alles. Also ein bisschen Show muss sein. Okay. So, also, na, mal gucken. Ich hoffe, das hört jetzt keiner von denen, sonst haben die wieder so hohe Ansprüche. Na, der schon wieder mit seinen hohen Ansprüchen, dem wird man ja nie gerecht, der hat an allem was auszusetzen, da kennst du ja. Ja. Ja. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Also das hatten wir auch. Wir hatten, dann fange ich jetzt an, bis du da durchgekommen bist. Wir waren beim Thema Events. Eigentlich ist es ja fast schon ein Event-Podcast heute wieder. Egal. Ja, da war damit zu rechnen, das habe ich ja eben gesagt. Wir haben doch vor kurzem wieder GIF gehabt. Ja, und weißt du, was der Vorfilm bei dem GIF-Event war, bei dem ich war? Warum bei dem Event, wo ich war, gab es auch einen Vorfilm? Ja, aber was war... Okay, frag ich anders. Was war denn bei deinem der Vorfilm? Dadurch, dass ich zu spät kam, ging es darum, um ein Entenrennen. das Entnerren. Und zwar, weiß ich, das gibt es anscheinend nicht nur... The Deadly Duck Race? Nee, ich glaube, ganz so abgedreht haben sie es nicht genannt. Ich glaube, das war mehr eher konventionelles Entenrennen. So Gummienten, oder? Ja, ja, ja, ja. Also nicht diese, ich kaufe mir diese teuren Entenanhänger bei Grundsprech, sondern... Nein. Ja, richtige Gummienten. Ja, richtige Gummienten. Und da haben die dann, was ich in dem Film noch gesehen habe, konnten die dann auch Enten dekorieren. Damit anscheinend auch wieder, ne, die Freunde der Frösche. Enten dekorieren. Ja. Das klingt ein bisschen wie nach, ich ziehe meinen großen Frosch an und spreche in fremden Zungen von einer Bühne herunter. Ja, egal. Auf jeden Fall, also, welchen Vorfilm hattet ihr? Den Teaser vom Maie im Saarland. Ja. Ja. Schau. Ja, guck. Ja, ja, die tun was. Ja, war schön. Aber davon ab. Wir fahren alle hin. Mai im Saarland. Davon abgesehen, was festzustellen war, die Filme von GIF sind qualitativ gegenüber dem letzten Jahr besser geworden. Ja. Wobei leider auch ein Ausreißer mit dabei war. Tut mir echt leid. Also sprich? Die Leute, die das jetzt hören und sich dann eventuell dann auf Clips getreten fühlen, tut mir leid, aber dieses Dosengeklapper ging gar nicht. Okay. Also, wenn ich die ganze Veranstaltung frotzelte dann, ja, dann macht man Powertrain. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es ja ein Ritual. Das habe ich auch gestern, das Thema kam auch beim Herrn Debudi auf und beim Herrn Tracer. Und die hatten ja auch über die GIF-Filme philosophiert. Ja. Und es hatte wohl auch keiner so richtig verstanden, worum es da ging. Und nach meinem Verständnis, was ja nicht unbedingt richtig sein muss, geht es halt darum, dass das für die ein Ritual ist, was sie jedes Mal durchführen, wenn sie einen Fund haben. Richtig, so habe ich das so verstanden. Genau, und deswegen war der Gedanke Powertrail schon spannend, weil du brauchst also für das Ritual länger als für die 160 Meter bis zur nächsten Dose. Das heißt, eigentlich brauchst du für einen normalen Powertrail dreimal so lange. Wenn das reicht. Ja, und ein Paddling ist auch kein guter Klangkörper. Aber ohne jetzt drauf rumreiten zu wollen. Die anderen Sachen zum Teil, also ich hatte ja drüber geschrieben jetzt hier letztens auch einen, gut, ich kann das jetzt hier sehr schön nochmal verbal wiedergeben, weil es hat ja offensichtlich niemand lesen wollen. Ihr entkommt mir nicht oder müsst vorspulen. nein, also ich empfand einige von den Filmen, das waren super Werbefilme für Geocaching. Ja, also die kannst du sofort irgendwo einsetzen und sagen, hey, wenn du geocachen willst, dann hier, guck mal, das ist Geocaching, bupp. Aneinanderreihung von Filmsequenzen, schöner Stellen, ne, wo man hin kann, also Japan möglicherweise. Mhm. Ne? Oder ja, für mich war es auch der Gewinner jetzt, also der türkische Beitrag. Ich kann das jetzt nicht richtig fassen, ob das jetzt wirklich so gewesen ist. Das heißt, ob da wirklich ein Mädchen, was keine sozialen Kontakte und nüchter hatte, plötzlich übers Geocachen wieder an der Welt und an der Sozialisation mit anderen Menschen und teilnimmt. Ob das jetzt wirklich so gewesen ist oder ob man das einfach fiktiv als Film gemacht hat. Ich meine, die Message ist ja schön, aber dennoch kann das auch so ein Werbefilm für Geocachen sein, aller, ne, gehst du Geocachen, hast du wieder ein Leben. Richtig. Ne? Also das hat für mich auch diesen Werbeanspruch. Die Sache mit dem Verkleiden, wie ich das so hörte, soll das wohl der Zweitplatzierte sein. Dieses, ja, wenn du dich erinnerst, das eine Mädel, was dann diese tollen Ablenkungsmanöver hatte, ja, damit die... Ja. Das war so absurd, sich da in einem Eichhörnchenkostüm... Also, nee. Ja. Eher nicht. Ja. Ansonsten, ich hatte irgendwo immer irgendwas auszusetzen, ne? So innerlich für mich. Insbesondere ja, bei dem einen schöner Film, aber Lego-Hubschrauber... Danke. Zwar super gemacht, aber es war halt der Lego-Hubschrauber. Genauso der deutsche Beitrag, also der andere deutsche Beitrag, meinem, ja, er folgt mir auf Twitter, er wird das hier vielleicht auch hören, aber Kanalisation geht nicht, Sachen irgendwo ne, in einem Bunker oder in einem Keller festschrauben, hier so ein Spielautomat geht nicht, also eigentlich schön gemachter Film, aber in Deutschland möglicherweise gar nicht umsetzbar. Richtig. Viel zu viel Lost Place und naja, von der Jugendfreiheit, okay, man hat ja nichts gesehen. Das Ende hat mir sehr gefallen, so, weißt du, so à la Lucky Luke, ne, und der Held reitet auf dem Drahtesel in den Sonnenuntergang, richtig schick, aber aufgrund des Gesamtensembles, ja, wieder nicht. Was wäre dein Favorit gewesen? Der mit dem Spinning, mit dem alten Mann und der Luftmatratze. Es war kurz. Du meinst, Spitting sind Ami. Ja, genau. Genau, das war auch meiner. Als ich den gesehen hatte, yes. Es war, vor allen Dingen jeder in dem Raum, alle waren so am Grinsen. Jeder wusste sofort Bescheid. Von wegen, jeder kennt so jemanden. Das Telefon klingelt, ja, E-Mail kommt rein, publish. Egal, was die Leute anhaben, raus, hin, versucht den FDF zu machen. Und das war einfach schön gemacht, das war kurz, knackig. Und dann halt mit der Auflösung am Ende. Das Gesicht am Schluss vom Arias. Geil. Ja, nein, ich das war auch mein Favorit so innerlich. Und ja, wenn ich mal nach Australien komme, werde ich da auf jeden Fall vorbeifahren. Vor allen Dingen, das war mit einfachsten Mitteln mal eben easy, locker, schön gemacht. Weißt du, bei dem einen Jungen, der da seinen Großvater und also den Kleinen, den Enkel und den Großvater gespielt hat, das hatte für mich so ein bisschen, ich meine, die Message, nimm immer deinen Stift mit, auch geil. Ja. Von der Grundidee schön, aber naja, er hätte sich vielleicht doch einen Großvater nehmen sollen. Und dieser, oh, also so kam es mir vor, ohne ihm, ich tue ihm vielleicht Unrecht, aber weißt du, ich habe da noch so ein paar Videosequenzen, wo ich mit meinem Brüderchen einen Felsen runtergerutscht bin und wo ich ins Wasser gesprungen bin und wie ich mit dem Seil ins Wasser. Also ich habe so meine Urlaubswasservideos und die stückel ich jetzt aneinander und dann mache ich vorne und hinten noch was dran und dann habe ich meinen Gefilm. Mhm. Weißt du, so kam der mir vor und da dachte ich, nee, das war es dann leider auch nicht. Aber das Schlimmste, das absolut Schlimmste, wo mir dann gar nichts mehr zu eingefallen ist, das waren die mit ihrem Aldi-Wagen, ne? Oder weißt du, diese Retten, ja. Ja, da habe ich dann schon das erste Mal fast, ja, ich drück's jetzt nicht aus, als die dann auf der Wiese waren und die springen aus dem Wagen raus und dann hatten sie diese Trage und dann haben sie den Kasch geholt und danach haben sie irgendwas einfach in die Wiese geschmissen. Ja. Weißt du, so, ja, nee, das war's auch nicht. Dann schon eher diese 5 Souvenire, also der war so geil gemacht, der wäre bei mir auch noch in die engere Wahl gekommen, weil so aber Trash in Cash Out, yes. Ja, man muss ganz klar sagen, selbst auch wenn so thematisch dann so ein paar Sachen dabei waren, womit man weniger anfangen konnte, es war dann, als dann alle Filme gezeigt wurden und man so drüber nachgedacht hat, das, was letztes Jahr gezeigt wurde und das, was dieses Jahr gezeigt wurde, es hätte auch schlimmer treffen können. Ja, wobei ich jetzt auch sagen muss, das waren halt 16 Vorausgewählte, ne? Es waren ja 16 Vorausgewählte. Du musst da hinten ein bisschen leicht drauf drücken. Ich hätte gerne mal alles gesehen, also wirklich alles, was eingesendet wurde. Groundspeak erreicht hätte und dann mal geguckt, was ist denn im Vorfeld schon rausgefallen? Das hätte mich interessiert. Also ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Da waren natürlich Sachen auf YouTube. Ne? Ja. Nee. Das hätte ich auch aussortiert. Aber nee, es hätte mich schon interessiert, was rausgefallen wäre. Ist. Ja. So. Weil man weiß es nicht. Weil auch die Vorauswahl, die ist ja in irgendeiner Form subjektiv. Gut, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur eine Person war. Es haben dann mit Sicherheit, hat das ein Team oder mehrere. Aber ja, wie groß war das? Und wie tickt man? Und aus welcher Perspektive sieht man das? Sieht man das aus der Perspektive von Groundspeak, so nach dem Motto, klar, dann kommen die Werbefilmchen natürlich super. Mhm. Ja, oder die lustigen. Oder so ein Ding wie, ja, eben hier unser deutscher Beitrag 1. Das heißt, Palk, der da in Kanalisation und allem Lost Place mäßig unterwegs war, war ja auch richtig schick. Ja. Also als Film super gemacht, aber ja. Nee, das ist ein schwieriges Thema. Ne? Und die Palk-Geschichte hat bei uns auf dem Stammtisch ganz klar gewonnen. Ja. Das hatte ich auch geschrieben. Das war also eindeutig. Im Nachhinein, weißt du, man sieht den Film, ne? Das ist ja wie im Fernsehen geil. Aber wenn man dann so ein bisschen genauer drüber nachdenkt und das hier mit den deutschen Vorgaben, die ja jetzt hier nun passieren, in Konsens bringt, stellt man dann fest, ja, schick, aber eigentlich kaum machbar. Natürlich. Ja, aber Wunschdenken beflügelt ja die Menschheit und genau das ist es ja vielleicht. Ne? Oder wir machen es doch. Scheiß drauf. Ja. Man kann es ja einreichen, vielleicht geht er ja doch raus. Ja. Und es fällt keinem auf. So, ja. Ja, GIF. GIF. GIF ist durch. GIF mir mehr Kaffee. Ich hab ja jetzt Kaffee. Yes. Nein, ich habe ja jetzt braune Bohnenbrühe. Ja, ist ja okay. Gut, dann hier, pass auf. Dann habe ich hier eine Sache von ganz schnell innerhalb von 40 Sekunden abgehandelt. Kaum zu glauben, wir sind jetzt auch 5 Jahre dabei. Du und deine Holde. 5 Jahre Team 76. Richtig. 5 Jahre Geocaching. Herzlichen Glückwunsch. Und immer noch nicht langweilig. Ja, schön. Ja, hätten wir gar nicht gedacht, als wir damals angefangen haben, 2011, dass... Wer hat angefangen? Wir haben zusammen gleich angefangen. Und mein Bruder hat uns das gezeigt mit Geocachen und dann haben wir einen Account angelegt. Das war im August. Gott, ist das auch schon wieder so lange her. Und dann die erste Dose war die rote Tür. Ein Tradi. Ja. Und jetzt mittlerweile... Aber okay, zusammen. Mhm. Also hättet ihr nicht gedacht, dass ihr so lange dabei bleibt? Nein, überhaupt nicht. Wer wäre der erste Zweifler gewesen? Du oder deine Holde? Meine Holde. Ja. Kommt mir bekannt vor. Seltsam bekannt. Ja, aber das Schöne war, als wir angefangen haben, auch hier zum Beispiel Ausrüstung für unser Hobby zusammenzustellen. Es ist bis heute die ganzen 5 Jahre über so geblieben, die einzige Anschaffung, die wir, wenn wir mit dem Geocachen jetzt aufhören, danach nicht mehr benutzen würden, könnten, sonst was. Hörst du? Ja, komm dich holen. Psst. Wieder ein Geocacher von der Laterne gefallen. Nee, hier wäre es von der Litfaßsäule. Okay. Das Einzige, was dann wahrscheinlich rausfallen würde, wäre das Navi, das GPS. Das wäre das Einzige. Und das, ja, können wir noch zum Wandern benutzen. Aber ansonsten alles andere, was wir gekauft haben, ob es eine Leiter ist, ob es Taschenlampen sind, das sind alles Sachen, die du so normal noch weiter benutzen kannst. Erinnerst du dich, ich muss jetzt nochmal aufs GIF zurückkommen, ja. An den You've Got the Rope? Ja. Ja? Ja. Der Film, der hat mich ja seltsam berührt, weil er mich so seltsam an die Anfangszeit des Geocachens, also an meine Anfangszeit erinnert hat, als man ja dann diesen Rucksack in voll ausgestattet dabei hatte. Also ich lief natürlich nicht mit Kopflampe im Hellen rum oder so, aber dieser volle Rucksack, so für alle Eventualitäten ausgerüstet, es ist ja nicht 5 Jahre her, ne? Ja, so, aber damals, das war schon total absurd. Und dann, du hattest das alles und nahmst es mit und 2 Jahre später hast du dann gedacht, Minimalprinzip. Und du versuchtest dann ein möglichst kleines Täschchen zu kriegen, wo du dann nur die notwendigsten Sachen überhaupt dabei hattest und den Rest liest du dann im Auto. Ja, und so mache ich es auch heute immer noch. Ne? Möglichst wenig mitnehmen oder es auf die anderen verteilen. Hier, Kinder, tragt mal. Ja, gibt bei uns zwei Möglichkeiten. Die kleine Möglichkeit ist die Beintasche. Alles, wenn wir mehr brauchen als die Beintasche, ja, dann gibt es einen Rucksack. So. Und in der Beintasche ist dann eine Powerbank drin, ein bisschen Werkzeug, falls man mal irgendwo was mit Magneten raus... Du willst jetzt wohl nicht wirklich über deine Utensilien, die du mitschleppst, referieren, weil das haben jetzt schon 3.500 Menschen vor uns gemacht. Mindestens. Das lassen wir jetzt. Dann referiere ich nur noch darüber schnell, über die ganzen 5 Jahre, die ganzen 2000 Schlag-mich-tot-Caches, die wir gefunden haben, ich hätte nicht geglaubt, dass einer, den wir eigentlich relativ am Anfang gefunden haben, für uns immer noch der beste Cache ist. Welcher? Das Naturschauspiel. Das ist ein ganz alt, also relativ alter Cache. Ist das so einer mit Glühwürmchen? Ja. Gut. Schade. Wäre jetzt noch eine Überraschung für die Hörer gewesen, aber egal. Nee, ich kenne 3 Cache, die heißen irgendwie was mit Naturschauspiel und die sollte man möglichst im Juni suchen. Warum der, auch? Der ist, vor allem das Schöne ist, der Cache ist das ganze Jahr über dicht. Und ich weiß nicht, 200, 300 Leute haben den auf der Watchlist. Und irgendwann im Jahr schreibt der Owner dann, wir machen auf. Also der, das ist ein Cache mit Bestandsschutz. Der ist das ganze Jahr zu und nur in der Saison, wenn die Glühwürmchen da sind, wird er dann aufgemacht. Und das ist alles legitim. Das ist alles Guideline-konform, weil, wie gesagt, der hat Bestandsschutz. Und ernsthaft... Da mögen jetzt die Leute sagen, hier dieses komische Haus da, dieses Kommerzhaus da, wie heißt das jetzt? Das ist dicht. Nee. Also die Sabelt, meine ich. Die Sabelt? Weißt du warum? Nee. Da hat sich wohl jemand drin entleert. Also frontal oder rektal, ich weiß es nicht genau, aber dann hat man das erstmal dicht gemacht, weil, also da waren die Owner ein wenig... Ich sag jetzt mal passend angepisst wegen. Okay. Also da muss wohl einer reingemacht haben. Okay. Wer hat gecached? Die Reinmachfrau. Also, naja. Ja, aber. Nur mal am Rande, ja. Wo du drauf ansprichst. Also, ich weiß, kann man machen, muss man aber nicht. Eben. Und wie gesagt, wir haben viele schöne Caches besuchen dürfen. Aber in dem Sinne. Sticht der über die ganze Zeit, über die ganzen 5 Jahre, ist das immer noch der Cache, der da raussticht. Ich war ja mal Kind. Damals. Und sehr, sehr, sehr ja, damals. Ja, damals. Damals. Und meine Oma hatte Schichtdienst. Und wenn die um 10 Uhr, also 22 Uhr, Schichtende hatte, dann wurde die dann vom Werksbüsschen bei uns oben an der Straße abgeladen. Und ich bin dann öfter mit Mama gucken gegangen oder wir haben die abgeholt. Das sind 300 Meter Fußweg, vollkommen egal. Weißt, da wo die Hauptstraße, wo du nach uns abbiegst, ja. Da haben die immer rausgelassen. So. Und wir hatten bei uns an der Hausecke einen Busch, da wo jetzt der Fahrradständer ist. Aha. Und dieser Busch, der war in den Sommernächten, also hier, ne, immer voll mit Glühwürmchen. Es gab bei uns in der Siedlung Glühwürmchen ohne Ende in der Zeit. Und wenn du heute mal eins siehst, da freust du dich. Richtig. So. Und deswegen, ja, ich muss auch noch mal zu einem solchen Cache gehen, alleine nur um, ja, vielleicht auch Sentimentalität, aber es ist einfach geil. Mhm. Wenn du so viele Glühwürmchen hast, ist es eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, da werden dann Kindheitserinnerungen wach. Hey! Damals. Ja, damals, TM. Damals. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich gerade? Wir stehen nicht, wir sitzen. Nein, ich meine so zeittechnisch, weil irgendwie kann es ja keiner mal, wenn das zu lang wird, kann es ja keiner mehr hören. Wir haben erst 1 Stunde. Ach, ist aber Luft. Ja, ja, ist ja ohne Ende Luft. Können die sich auch aufteilen? Ja. Wer will? Was haben wir denn hier noch? Ah ja, wo wir jetzt gerade bei Glühwürmchen sind, können wir ja den Schlag machen zu Baumhöhlen. Glühwürmchen ja. Sind natürlich nicht in den Baumhöhlen, aber Baumhöhlen wird ja jetzt groß thematisiert in letzter Zeit. Baumhöhlen hat auch Wald und Holz thematisiert mit in einem Nebensatz. Übrigens Wald und Holz, wer es noch nicht weiß, die haben jetzt auch Spielregeln für Geocacher mal notiert bei sich auf der Seite. Gerade hier für NRW, Verhalten im Wald, Geocaching, sollte man als Owner oder als zukünftiger Owner möglicherweise mal reinschauen. Und da sind auch die Baumhöhlen angesprochen. Ich habe ja immer schon gesagt, Baumhöhlen eigentlich für Dosen geht gar nicht. Wie oft habe ich ein Paddling aus dem Baum gezogen und dann waren da drunter irgendwelche Kolonien von Blatt, nicht Läusen, nicht Milben, Asseln. Nicht Asseln. So rote Dinger hinten mit so einem schwarzen Totenkopf drauf. Die sehen total lustig aus. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ja. Ja, ja. Verdammt, wie heißen die denn? Egal. Also solche Sachen oder das Schlimmste, was ich mal hatte, also für mich Schlimmste, weil ja, weil es mich halt geärgert hat, war, ich war beim Final von der Dose, klar, hing ein Seil in so einen hohlen Baum, war eine Moonkiste dran, also Moonbox, und ich ziehe das Ding raus, aber es kam nicht die Moonbox, sondern erstmal großes Gewedel und eine Eule raus. War nicht witzig, war auch relativ früh im Jahr, Februar, März. Glückwunsch. Ich habe dann mal nachgeguckt und ja, es fangen auch Eulen schon in dieser Zeit an zu brüten. Habe dann die Ownerin angeschrieben, die haben auch sofort dicht gemacht, weil sie es eingesehen hatten. Sieht aber leider nicht jeder Owner ein. Nee, vor allen Dingen das eine Mal, dass das hätte oder hat vielleicht sogar auch gereicht, um die so nachhaltig zu stören, dass er entweder die Brut aufgibt oder da auch gar nicht mehr reingeht, ne? Oder auch in Zukunft nicht mehr reingeht. Und das ist eben das Problem. Man hat ja so viele Möglichkeiten nicht. Und wenn du jetzt einmal so eine potenzielle Stelle kaputt machst, genauso wie zum Beispiel viele Höhlen oder Stollen, wo dann die Leute sagen, ja, ist ja jetzt nicht Fledermauszeit, gehe ich rein. Und du machst dann möglicherweise so eine, wie nennen die das, Kinderstube. Nennen die das auch bei Fledermäusen. Machst eine Kinderstube dahingehend kaputt, dass die da nächstes Jahr nicht mehr reingehen. Hast du also im Endeffekt eine Verschlechterung der Population und dahingehend schon wieder Probleme. Darum finde ich es gar nicht so schlimm, dass Rheinland-Pfalz hingegangen ist und hat gesagt, okay, wir machen alles, was ja unterirdisch ist, ganzjährig zu. Aber zurück zu den Baumhöhlen. Es wird jetzt thematisiert, relativ spät eigentlich, wie ich finde. Und vorher, wenn mal irgendeiner gesagt hätte, ja, das Ding, das liegt in der Baumhöhle, stell dich nicht so an. Und auf einmal, ja, das liegt in der Baumhöhle, ups, das darf aber so nicht sein. Ne? Also das Bewusstsein kommt langsam immer mehr. Ja gut, aber in dem Sinne zu spät. Also so. Lieber spät als nie, das auf jeden Fall. Aber wie oft haben wir beide darüber schon diskutiert? Ja, aber es ist müßig, darüber zu reden. Es ist auch müßig, jetzt über die Novellierung des Jagdgesetzes zu reden, mal wieder. Ja. Und über den Wegfall der Arten, die jetzt nicht mehr gepflegt werden. Bärendienste. Ja, es sollte ja auch nur darauf hingewiesen sein, weil es gab dann halt so eine Aktion, da wurde ein bisschen rumgeheult, weil irgendeiner, das kam über Twitter, weil einer hatte wohl dann so eine Dose in so eine Baumhöhle gelegt. Und die wurde dann wohl disabelt und dann heulte derjenige dann rum von wegen, er hätte ja geguckt und da wären ja niemals irgendwelche Viecher drin gewesen und so. Ist ja klar, wenn du eine Dose reinlegst, dann sind die da auch nicht mehr drin. Naja, ist dann wohl, weiß ich nicht. Roland schrieb wohl drüber, dass ich da, oder er schrieb selber, dass er sich nicht als Laie anmaßen würde, darüber entscheiden zu können, ob eine Baumhöhle für Tiere geeignet ist oder eben nicht. Ja. So. Ja. Aber das ist. Ich verstehe es immer noch nicht, vor Jahren, wo das Ganze noch nicht vielleicht zu allen durchgedrungen war, ja, dass dann der Owner gesagt hat: Okay, weiß ich nicht. Und bei dem ganzen Aufwand, den ich reingesteckt habe, habe ich jetzt auch Bauchschmerzen, jetzt einfach darauf zu reagieren. Ja? Aber mittlerweile, über die Jahre, das Thema kommt immer und immer und immer wieder. Und eigentlich mittlerweile kann sich ja kein Owner, selbst wenn er vorher nichts mit Geocaching zu tun gehabt hat, wird doch trotzdem in den Medien verbreitet, wie es jetzt da weitergeht im Wald. Verstehe ich ehrlich gesagt langsam nicht mehr, warum da jedes Mal so hoppala passiert. Mhm. Ich verstehe es nicht. Es wird durch die Medien getrieben und in welcher Welt leben dann einige Leute? Vielleicht wage ich mich dazu weit hinaus, aber... Was ich persönlich an dem ganzen Regularium, was wir haben, eigentlich absurd finde, ist, hört sich jetzt blöd an, aber das ist diese Vergraben-Geschichte. Ja? Die Leute suchen sich Orte aus, wo sie ihre Dosen, ihre Pettlinge reinstecken. Egal, ob das jetzt Baumhöhlen sind oder irgendwelche Tierbauten, weil das Loch ist jetzt gerade da. Oder was auch immer. Die Chance, dass genau da möglicherweise ein Tier drin ist oder dass es für die ja, eine Behausung ist, ist doch ungleich höher, als wenn du, blöd gesagt, einen Spatenstich im Wald machst, da einen Holzrahmen reinlegst und da die Dose reintust. Richtig. So, weil diesen Holzrahmen oder diesen Siebdruckdeckel, wie das eben früher bei uns in der Gegend eigentlich 80% aller Dosenverstecke ausmachte, hat niemand interessiert. Und ich gehe davon aus, wenn man... Da werden jetzt wahrscheinlich wieder viele Sturm laufen. Wenn man einfach mal fragen würde, wie das denn die Waldbesitzer sehen, wenn man die fragt, hör mal, kann ich meine Dose da einen halben Meter vom Baum weg im Boden versenken oder soll ich ihn lieber da in die Höhle oder da in, was weiß ich, das Baumloch oder zwischen den Wurzeln oder sonst wo platzieren, kann ich mir sogar vorstellen, dass viele sagen würden, ja, mach doch. Natürlich. Weißt du? Das ist der Punkt. Man muss nur und ich denke, ja, man sollte einfach mal vielleicht eine Erhebung machen, wie das die anderen sehen. Oder wie das überhaupt seitens der Förster gesehen wird. Weil es ja unproblematischer sein könnte. Und wenn die alle sagen, ja, ist uns lieber. Und wenn die ganzen Naturschützer sagen, ja, ist uns auch lieber, als möglicherweise irgendwelche Behausungen von Tieren zu stören. Ich meine, es gibt ja Leute, die fanden es ja geschickt vor Jahren. Da hat einer eine Dose in eine Rohrfalle gesteckt. Ach du Schande. Ja? Weil er halt diese Röhre im Wald gesehen hat und dachte, ja, das ist eine super Idee. Mhm. Dann hat er die halt in diese Rohrfalle getan. Geile Sache. Ja, weiß ich nicht. Aber ist ein heißes Eisen, klar. Man darf es nicht laut Guideline, weil Geocaches sind ja nie und auch nicht teilweise vergraben. Aber dennoch muss man ja vielleicht ab und zu nochmal erwägen oder drüber nachdenken, ob eine althergebrachte Regel denn heutzutage immer noch so sinnvoll ist, wie zu dem Zeitpunkt, als man mal drüber nachgedacht hat. Weil es war ja damals möglicherweise unter dem Gedanken der Sachbeschädigung, weil so wirklich mit Naturschutz... Wenn ich eine Rotte Wildschweine sehe, die nach Wurzeln sucht, die machen ungleich mehr Schaden als jetzt vielleicht so ein, ja, ein kleines Döschen. Also wir reden jetzt nicht davon, dass einer eine große Kiste im Wald vergräbt, wo du jetzt zwei Satz Winterreifen drin verklappen kannst. Ne? Da reden wir jetzt nicht von. Ja, genau. Aber weißt du, diese Original diese, oder eine kleine Lock & Lock oder Curver oder wie auch immer Tupperdose. Nee. Und das ist für mich so ein bisschen... Weißt du, man sucht sich immer andere Sachen oder meint, man muss es irgendwo auf dem Baum hängen. Das ist diese gleiche Geschichte wie, ich mache eine Dose in 4 Meter Höhe und sage, die muss man mit einer Leiter suchen. Oder die muss man mit einer Angel runterangeln. Ja. So, das ist ja schön, dass sich ein Owner sowas überlegt. Nur, wenn du jetzt aufläufst, oder ein Großteil der Cacher wird das wohl, die laufen da auf, die sehen, okay, das Ding hängt in 4 Meter Höhe, ja, da kletter ich jetzt mal eben rauf. Ja. So. Dann wird der Baum beschädigt. War nicht im Sinne des Owners, gefragt hat er auch nicht. Der Besitzer regt sich auf. Ja. Nee, du kannst nicht von so einer Lockbedingung ausgehen, das darf aber nur so gemacht werden. Ist zwar schön gedacht, macht aber keiner. Richtig. Ja? Ob da jetzt einer an dem Bäumchen okay, es ist ein dünnes Ding, es gibt keine Äste, den kann man nicht beklettern. Doch, kann man schon. Da geht dann halt einer mit Bandschlinge rauf. Hat halt keine Angel dabei. Richtig. Ja? Aber das ist halt wieder und die Sache, selbst wenn dann dieses das Loch im Boden wieder, wie du schon gesagt hast, wenn das Loch im Boden dann erlaubt wird, weil es ja in dem Fall mit Absprache an der richtigen Stelle, das heißt also nicht, wenn die anfangen, das Wurzelwerk dann nicht graben um des Grabens willen oder weil das der Owner gerade gut findet, sondern fragen und wenn der Besitzer sagt, der Waldbesitzer, ja, mach da hin, ja, dann fände ich es legitim. Also nach meinem Verständnis. Nur man sollte das dahin ausweiten, dass man dann sagt, okay, in solchen Fällen ist es legitim. Richtig. Und nicht generell zu sagen, nö. Ja, richtig, aber man muss dann halt dieses Legitim, muss man dann halt schon wieder, weil so ist die Community, wir haben da ein paar Leute dabei, die immer höher, schneller, weiter haben wollen. Und wie du ja schon gesagt hast, ja, da wird dann halber Überseecontainer dann, oh, wir dürfen jetzt vergraben, dann haben wir mal am Wochenende was zu tun. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich halte so ein Versteck immer noch für naturverträglicher als eine ganze Menge andere und die meisten suchen sich ja nur so, auf Deutsch, bescheuerte Verstecke, weil sie das Ding nicht einfach so hinter einen Baum legen wollen. Ja. Oder in den Busch hängen. Das ist der Punkt. Sollte man mal drüber nachdenken. Wird wahrscheinlich jetzt nicht jedem passen, aber dennoch, ich bin der Meinung, es ist schön, dass man ein Regelwerk hat, aber man sollte doch von Zeit zu Zeit ganz einfach mal ein Regelwerk dahingehend überprüfen, ob das denn jetzt alles noch so in Ordnung ist oder ob man möglicherweise Sachen verschärfen soll oder die Sachen oder lockern soll oder zumindest mal an die derzeitige Entwicklung anpassen kann. So. Nicht nur das. Wenn dieser Schritt gemacht wird, das heißt also, wenn man einmal anfassen würde, dann wäre ich sogar dafür zu sagen, bitte, dass dann die lokalen Begebenheiten, das ist in Deutschland sehr, sehr schwer aufgrund der Bundesländer, ja, aber dass man dann zum Beispiel das ein bisschen mehr an die Rechtslage der einzelnen Länder anpasst. Ja, das ist ja sowieso. Die Rechtslage, das Recht gilt ja immer, die lokale Gesetzgebung. Ja, so. Aber dass man da dann einfach sagt, von wegen, dann schon, weil die Leute dann das eventuell nicht richtig auf dem Schirm haben, das soll nicht ausarten, das soll nicht dann ein dicker Wälzer werden, von wegen Geocaching-Guidelines dahingehend gar nicht. Aber da Sachen, die vielleicht nicht im ersten Moment so klar sind, gerade auch was das was Forstgesetze betrifft, ja, dass man solche Sachen dann einfach dedizierter mit reinnimmt, um dann einfach zu sagen, letztendlich, bitte darauf achten, das und das, lieber Owner, bevor du dein Cache legen möchtest, hoffen wir, dass du dir die Guidelines durchgelesen hast. Solltest du es nicht getan haben und dein Cache ist nicht Guideline-konform, kannst du es gerne da nochmal nachlesen, aber aufgrund der örtlichen Begebenheiten funktioniert das heute nicht mehr. Ja, aber es läuft im Endeffekt genauso. Das heißt, normalerweise wird doch der Cache, wenn er denn der dahingehend Mängel hat, abgelehnt. Richtig. Erstmal. Und der Owner kann nachbessern. Ja, aber das Hauptproblem aktuell, ist, auf die aktuelle Situation. Ja. Im Moment, die alten Guidelines passen nicht mehr zur heutigen Zeit. So, und aufgrund dessen, dass es eventuell in Niedersachsen, sind wir doch bei den Bundesländern, dass in Niedersachsen die Gesetze anders sind als in Rheinland-Pfalz, dass dann einfach gesagt wird, es tut uns ganz schrecklich leid, die Gesetzeslage ist hier so. Und dass das dann schon mehr in die Guidelines mit übernommen wird, sodass die Leute es nachlesen können, ohne sich durch den gesamten Gesetz... Es gibt ja eine Sektion, wo lokale Regelungen drinstehen. Es wird darauf hingewiesen, dass man den lokalen Begebenheiten unterliegt. Nee, gibt es. Da gibt es so eine Ecke, wo dann drin steht, das und das ist in NRW oder das und das ist in... Gibt es. Auf der Geo... Meine ich. Auf der Grundspielseite. Mein ich ja. Da gibt es so lokale Besonderheiten irgendwie. Na, sollte ich sie finden, mache ich den Link in die... Ja. Ich meine, da gibt es was. Nee, also man hat da schon, klar, Unterschiede, aber alleine so, wenn die Leute mal fragen würden, ne, wie Wald und Holz ja auch selber sagt, fragt doch mal, holt euch die Erlaubnis oder fragt mal den Jäger oder den Förster. Kommen die Leute wieder mit ihrer Standardausrede, aber wir wissen ja gar nicht, wen wir ansprechen sollen. Ja doch, das findest du ja auch auf den Seiten. Ja. Also die Frage, einen Ansprechpartner zu finden, oder gibt auch eine Reviewer-Seite, wo das dann draufsteht, wann brauche ich eine Erlaubnis und wo hole ich mir die, denke ich, Ansprechpartner gibt es schon genug. Und wenn einer oder wenn einem wirklich was dran liegt, sein Döschen irgendwo an einem besonderen Ort zu legen, dann nimmt er auch die Mühe auf sich und fragt ganz einfach möglicherweise mal nach, weil er nicht das Risiko eingehen möchte. Und derjenige, der einfach nur mal eben schnell glänzen will mit, ich schmeiß hier mal ein Döschen hin, ja, ob man das Döschen unbedingt braucht, ist dann wieder eine andere Geschichte, ne? Da sind einige Dosen. Vielleicht kommt man dann wieder, oder geht man dann wieder in Richtung Qualität, ohne jetzt wirklich irgendwelche Art von Dosen schlecht machen zu wollen. Muss man gucken. Keine Ahnung. Ja. Michael Ende. Neverending Story. Oh, ja. Ja. Aber andersrum, wenn nicht drüber gesprochen wird, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, wird es einfach nicht besser. Ja. Aber man kann ja drüber sprechen. Ich meine, es gibt so viele Events, wo man dann auch untereinander redet, ne? Aber naja, da redet man ja viel lieber drüber, dass irgendwelche Förster doof sind und dass irgendwelche Jäger doof sind und dass irgendwelche Reviewer doof sind und dass irgendwelche Leute, die Cash so anders auf Deutsch anscheißen, jetzt nicht im realen Sinne auch doof sind und weiß ich nicht. Weißt du, anstelle ganz einfach mal zu sagen, was ich jetzt lustig fand, in dem Zusammenhang ganz einfach mal, ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Arbeitsschutz, ne? Richtig. Ist ja ähnlich. Ich habe jetzt ein Video gesehen, oder es gibt jetzt ein Video, ich weiß gar nicht, bei welcher BG, ich glaube sogar, kann die BG ETM sein, keine Ahnung. Gibt es ein Video, und das kann man sich also so vorstellen, da geht es wohl auch um Kommunikation und wie sage ich es meinem Mitarbeiter. Ne? Du hast eine Werkhalle, so Maschinenbau, Schlosserei, und da kommt der Meister und will irgendein was erklären und du hast einen mega Lärm, weil irgendeiner da was flext. Ne? Und dann guckt der Meister zu dem Typ, der das flext, und der hat natürlich Schutzbrille auf, ja, aber kein Gehörschutz. Super. Und dann geht der Meister hin und saugt so vor allen Leuten, also lässt den erstmal hier die Flexen aufhören und dann saugt er den vor allen Leuten an. Wie oft habe ich ihn schon gesagt, hier Gehörschutz tragen und so, haben wir doch drüber geredet, und macht den da voll rund vor allen anderen. Und geht dann. Und der Typ schaltet natürlich sofort auf stur und da kommen noch so ein paar andere aus dem Laden. Boah, was hat der Alte denn heute wieder und so, ne? Ja. Den Film hast du erstmal so gesehen. Und dann gibt es den Film mit Was denkt sich? Da hat also die Gedanken von denen mit reingespielt. Das heißt, man hört so, was der Meister denkt und wieso der andere auf Reaktanz geht, ne? Der da angesaugt wird vor allen Leuten, und was die anderen Mitarbeiter denken. So. Dann gibt es den Film nochmal in der Variante, also selbe Geschichte, nur Meister geht zu dem Typ hin und sagt, hör mal, ich möchte Sie bitten, hier Gehörschützer aufzusetzen. Und kommen Sie, wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, dann mal bitte kurz in mein Büro. Und dann geht der Typ dann bei dem so am Büro und dann, ja, kommen Sie mal rein, geht mal durch. Und der Meister holt sich da so ein Käffchen und dann wollen Sie auch ein Käffchen. Und dann sagt er, ja, also schön, finde ich total klasse, wie Sie sich hier um diese schnelle Arbeit gekümmert haben. Aber da ist ja noch die Sache mit diesem Gehörschutz. Und dann erläutert er ihm, wieso das gut ist, wenn er jetzt den Gehörschutz tragen würde und dass das ja auch in seinem Sinne ist und dass er seine Rente ja nicht taub erleben soll und so. Und dann kommt dieses Ganze nochmal als vierte Variante mit, was haben sich die Leute dabei gedacht? Und er so, ja, wie bringe ich dem das bei, dass der jetzt nicht sauer wird? Und der andere denkt sich so, boah, der kümmert sich ja doch um mich. Und weißt du, und nachher gehen sie dann in super Einverständnis auseinander. Gut, ist alles ein bisschen gestellt. Aber es ist ja auch eine Frage, wie sagt man das den Leuten? Wie sagt man den Leuten, dass sie möglicherweise Bockmist bauen? Oder dass die Idee scheiße ist, einen Cash in eine Baumhöhle zu tun? Ja? Weil das ist einfach eine Sache, also es geht da quasi um professionelle Gesprächsführung, denke ich. Aber du kannst diesen Bogen jetzt auch rüberschlagen, ne, wie auch Cacher miteinander umgehen. Es ist also ein Unterschied, ob ich jetzt als Sucher sage, boah, was du da gemacht hast, das ist aber voll scheiße und das hat mir nicht gefallen, das ist Mist. Oder ob man es ihm so sagt, dass er vielleicht drüber nachdenkt und selber drauf kommt, da mal was verbessern zu müssen. Weißt du, auch so ein bisschen. Ohne direkt in einer Weise an ihn ranzutreten, dass er auf Reaktanz geht. Das ist ein Ding und das können meines Erachtens viele Cacher nicht. Ne? Die pöbeln und pauken direkt rum und das können auch viele Jäger nicht und das können viele Förster nicht. Und wenn man da ein bisschen anders miteinander umgehen würde, nämlich ein bisschen respektvoller, dann hätte man die ganzen Probleme nicht, die man zum Teil hat. Ja, wie du ja gesagt hast, so schön gesagt hast, in Bar konstruiert diese Videos. Aber eine Sache, und da widerspreche ich dir insofern, es gibt leider, die Geocacher sind ja ein Schnitt durch die Gesellschaft, so sagt man ja immer so schön. Da sind ja alle mit dabei und es ist ja eigentlich rein statistisch gesehen nur eine sehr, sehr kleine Gruppe an Geocachern, die sich nicht zu benehmen wissen. Ja. Ob es darum geht, Verhalten im Wald, ob es darum geht, Dosen zu legen und so weiter. Und ich sage dann wieder, normal stimme ich dir zu, wenn es da nicht die Ausnahme gäbe, da hat jemand schon, wenn man in seinen Account, also wenn man da drauf guckt, auf seinen Namen draufklickt und dann guckt, wie viele Caches er schon versteckt hat, und er hat schon 6 Dosen archiviert, weil was vorgefallen ist, weil das A, eventuell dem Reviewer falsche Fakten vorgelegt wurden, beziehungsweise danach irgendwie was manipuliert wurde. Ja? Und da ist mein Problem, im Normalfall hast du absolut recht, geht vernünftig miteinander um und versucht gegenseitig da eine gewisse Akzeptanz aufzubauen. Aber es gibt dann halt wieder die Ausnahme, wirst du nichts mehr drin haben, die kann es leer. Naja, war ja eh nicht gut, der Kaffee. Eben. Oder dieses Brühwasser hier. Ja, dass es da eine kleine Gruppe an Leuten gibt, die es einfach nicht anders verstehen. Weil sie haben schon 6 Dosen komplett falsch gelegt und sie legen die 7. Dose und wieder fällt was vor. Und da tut mir ganz schrecklich leid, egal wie sehr man versucht, Empathie, Akzeptanz und alles Mögliche aufzubauen gegenüber solchen Menschen. Das funktioniert irgendwann nicht mehr. Und? Wie war es jetzt? Milch. Ja. 3,5% Fett. Richtig. Habe ich mehr Fett als die Milch. Flach, oder? Ja. Ja, nein. Aber das ist für mich halt das Problem, dass ich das einfach nicht blind unterschreiben möchte. Ganz einfach aus dem Grund. Man hat auch das Gefühl, dass genau diese Leute, diese belehrungsresistenten Leute, dann genau dir immer beim Weg laufen. Du sagst jetzt belehrungsresistent und genau das ist ja das Problem, glaube ich. Wenn du anfängst, einen zu belehren, das heißt, wenn du von oben runter so oberlehrermäßig kommst, dann kriegst du den nicht auf deine Seite. Wie auch? Richtig. Ja, verstehst du? Weil keiner, du hast als Kind irgendwann mal, vielleicht hast du ja so einen Vater gehabt, wie ich einer bin, ne? Du hast als Kind dauernd von dem einen reingekriegt, also hier, wieso hast du das so gemacht, das ist doch scheiße und so, weißt du das noch? Oder dann kommt der Lehrer, dann hast du noch irgendwie einen doofen Lehrer und das zieht sich durch die ganze Schulzeit durch und dann hast du irgendwann vielleicht auch noch einen in deiner Ausbildung, der dich von oben runter behandelt hat, so, und irgendwann hast du die Schnauze voll, dir immer wieder von irgendwelchen Leuten, die sich als besser, toller, schöner aufspielen, erklären zu lassen, wie du dein Ding zu machen hast, und dann bist du so trotzig und so fratzig, dass du dann sagst, ey, wisst ihr was, ihr könnt mich alle und ich mach das so, und egal, ob die mir jetzt ewig meine Dosen archivieren, ist mir total egal. Weil es immer so war. Das heißt, sobald schon einer mit dem anfängt zu reden, ist er schon auf Kontra gepolt. Weil es noch nie einer vielleicht vernünftig gemacht hat. Ja, aber die Reviewer gehen doch vernünftig mit den Ownern um. Weiß ich nicht, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Die meisten. Ist so. Oh, Beziehungsweise, wir haben ja dieses Jahr, es ist ja noch 2016, haben wir im Januar Meet a Reviewer veranstaltet, ja, und das war, also die Reviewer, die sich freundlicherweise da zur Verfügung gestellt haben, die Fragen den Cachern zu beantworten, das war alles total tiefenentspannt, die sind alle vernünftig miteinander umgegangen. Also für die Reviewer und die Cacher, die da waren, das war ein vernünftiges Miteinander. Ja. Dass man den Leuten immer nur vor den Kopf gucken kann und dass man nicht alle kennt, ist ganz klar. Aber ich hatte ja auch mal einen Cache, der ja, der auch nicht unbedingt lupenrein war. Und die Art und Weise, wie mir damals der Reviewer begegnet ist, empfand ich doch als eigentlich schon sehr unverschämt. Und die hat mich ohne Ende geärgert. Und ich kann mir vorstellen, dass je nachdem, wenn das eine systematische Sache gewesen wäre, das heißt, wenn er anderen Menschen auch so begegnet, dass die dann auch für die Zukunft ein extrem negatives Bild von Reviewern haben. Oh, Feierabend, das ist jetzt doof. Muss mal ausmachen. Nein. Weißt du, das ist so ein Ding, also aus eigener Erfahrung hätte man anders machen können. Auch wenn einer Bockmist baut, muss man ihm das nicht direkt mit der Keule erklären. Man kann anders miteinander umgehen. Und das ist einfach ein Ding, wo ich sage, ja, fehlt es manchmal dran. Kann sich keiner von ausnehmen. Vielleicht hat auch mal einer nur einen schlechten Tag. Ist ja alles schick, aber nee. Dann sollte man vielleicht einfach mal die Kiste ausmachen und das am nächsten Tag nochmal probieren. Aber diese ewigen Pöbeleien oder diese verbalen Entgleisungen, die da sind, das muss eigentlich nicht sein. Ist meine Meinung. So, und ich denke, wenn du einem mit Wertschätzung begegnest, dann kriegst du die auch zurück. Aber nur dann. Ja, wie gesagt. Wenn die Leute, das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist halt, selbst wenn den Leuten dann, was machst du mit den Leuten, wenn du ihnen, das heißt also zum Beispiel, du siehst den ersten Cache, den er gelegt hat, da hat er 150 Funde, was ja heutzutage ja nichts mehr heißt, aber man sieht, er ist ein Anfänger. Er hat seinen ersten Cache gelegt und das funktioniert also nicht so. Die Leute verstehen das, schreiben rein, du, pass auf, schreiben ihn wahrscheinlich sogar persönlich an, nicht, dass es dann gleich im Listing dann so eine riesige Welle schlägt, sondern schreiben ihn freundlich an, du, pass auf, vielen Dank für deinen ersten Cache. Leider funktionierte einiges nicht. A, die Koordinaten sind leider off. Und die Stelle, die du gewählt hast, da gab es schon mal Probleme. Das kann der Neuling ja nicht wissen. So. Und wie oft habe ich dann von den Leuten dann auf den Events, wenn du dich dann mit den Leuten, die so dann versucht haben, sowas in freundlich zu schreiben, die haben es jetzt mittlerweile dran gegeben. Die schreiben den Leuten einfach gar nicht mehr. Da wird einfach nur noch nichts Archive geklickt, weil dann nämlich die Reaktion zurückkam, das ist mein erster Cache, der bleibt da liegen und du hast eh keine Ahnung. Ja. Was machst du dann mit solchen Leuten? Ja, ich würde das weiterleiten. Ja. An den Reviewer. Weil wenn, verstehst du, wenn es wirklich ein Problem gibt, Stelle scheiße, Kurz 50 Meter auf. Kurz daneben oder. Nicht Guideline-konform im NSG oder wie auch immer. Wenn mir das auffällt und ich weise einen freundlich darauf hin und es interessiert ihn nicht, dann muss vielleicht jemand mit ihm darüber reden, der, ich sag einfach, ein bisschen mehr Autorität hat aufgrund seiner Möglichkeiten. Muss ja nicht Autorität aufgrund seiner Art oder seiner Person sein, aber aufgrund seiner Möglichkeiten. Auf deutschen Reviewer. Richtig. So. Und ich gehe mal davon aus, wenn der auch nicht zu ihm durchdringt, ja, dann kann das auch Groundspeak sein. Aber ich denke, ein Reviewer, der dann aufgrund pumpiger Antworten irgendwann das Ding dicht macht oder deaktiviert und dann nach Groundspeak schickt, ja, man muss das Spiel ja nicht spielen. Es wird mit Sicherheit unbelehrbare Leute geben, aber die gibt es ja in jeder Gruppierung. Die gibt es bei Jägern, die gibt es bei Förstern, die gibt es bei Naturschützern, die gibt es bei Politikern und ja, die gibt es immer und überall. Und ja, im allergrößten Zweifelsfalle gibt es ja genug andere Hobbys, die man machen kann. So. So sehe ich das. Gott sei Dank. Ja. So, wieder was Positives. Komm, hau noch mal ein, weil ich brauche jetzt was Positives. Was Positives? Ja, hau mal was Positives jetzt. Da muss ich erst mal Zettel lesen. Ja. Du weißt ja, ich bin ja eigentlich mehr der negative Typ. Ich sag Januar. Januar. Januar. Januar. Falscher Zettel. Du weißt, wie wir Januar, haben. Okay, also. Nee, falscher Zettel. It's not trash, it's a geocache. Ah, nee, das hatten wir. So, was dann? Januar. Januar. Spielst du etwa auf das Umzu-Event an? Richtig. Ja. Ja, im Januar ist wieder unser traditionelles Umzu-Event in Wiel, nämlich am 28.01.2016 das 10. Oberbergische Land- und Umzutreffen mit der GC-Nummer GC6WCQ7. Spielen wir jetzt so ein bisschen zurück in die Zukunft? Wieso? Naja, 28.01.2016? Naja, 16, 17, 18, der riecht sich doch auf. Also, letzter Samstag im Januar. Nein, ist natürlich 28.01.2017. Und wir haben uns überlegt, na, wir machen ein TB-Rennen. Apropos TB-Rennen, war total lustig. Unser TB-Rennen ist ja jetzt zu Ende gegangen. Also nicht unseres, sondern das vom Stammtisch in Wiel, wo ich ja auch dran teilgenommen habe. So. Und mein TB liegt ja seit Januar bei irgendeinem Mädel, einer Cacherin in Kanada, die weder auf E-Mails reagiert, noch auf andere. Also ich habe mich bei ihr gemeldet und sie gebeten, es doch irgendwo vielleicht abzulegen. Es steht ja auch drauf, dass das Ding an einem Rennen teilnimmt, sowohl auf der Plakette als auch auf dem kleinen Auto selber. Aber man hört nichts mehr, man sieht nichts mehr, die hat nur 7 Funde. Was soll ich machen? Also es liegt da rum, aber dennoch habe ich ja einen noch recht guten Platz bekommen. Ich glaube Platz 12 von um die 70. Oh. Und obwohl er ja seit Januar da rumliegt, ne? Naja, und das war halt so ein kleines Ding. Eigentlich, mir ging es nur drum, ich habe da einen Kescher-Kollegen und der hat ja quasi Rennen im Cash-Namen. Und mir ging es eigentlich nur darum, besser zu sein als der. Und just dieser Kescher-Kollege, mit dem zusammen mache ich ja auch unser Umzug. Mhm. Und darum haben wir uns überlegt, auch weil auch einige sagten so, wann machen wir das nächste? Machen wir eben da jetzt auch wieder ein TB-Rennen, nur diesmal nicht fair. Also es gibt ja einmal die Möglichkeit zu sagen, wir machen faire Regeln. Dann darf jeder, der das Ding befördert, nur... Also nur die erste Beförderungsstrecke wird gezählt und was er danach macht, das zählt eben nicht mehr. Bei meiner Frau beispielsweise war es so, da hat einer das Ding mitgenommen, hat den direkt nach ein paar Kilometern das erste Mal gedroppt, das heißt die Kilometer zählen und danach nimmt er mit auf Weltreise und droppt den, aber die ganzen anderen Kilometer zählen eben nicht mehr. Richtig. So, das ist eben doof und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eigentlich keine Regel, bis auf die übliche Ausnahme der Regel, nämlich kein Teilnehmer darf seinen oder den eines anderen Teilnehmers befördern. Ja gut, das ist ja so. Das ist ja legitim. So, das ist Regel und danach zählt eben alles. In die Richtung wollen wir gehen. Ja. Ja. Also, ja, das ist, ich hoffe, das ist positiv, das Event. Ja, das ist das 10., also Mini-Jubiläum. Es gibt ja jedes Jahr nur eins, bis auf die berühmte Ausnahme. Wir hatten in einem Jahr mal zwei. Okay. Darum ist es jetzt ja 9 Jahre, aber das 10. Event. Tete. Vielleicht wird es auch noch ein paar Caches in der Umgebung geben, so wie ganz früher, als es dann mal Caches in der Umgebung gab. Passend zum Event, weiß ich noch nicht. Ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Was wir auch sonst so machen, keine Ahnung. Vielleicht machen wir ein bisschen Programm. Mal sehen. Man lässt sich überraschen. Ja. Ich denke, das wird schick. Und bringst du dann zu dem Event auch das Buch mit? Du meinst die Kescherwelten? Es kann nur das eine Buch geben. Also im Moment hat das Buch ein Kescher aus der Gegend von Wiel. Okay. Und wenn er es aus hat, wird das mir wohl wiedergeben und dann gebe ich es irgendwem anders, weil reisen lassen hat ja die Vergangenheit gezeigt, bringt nichts. Ja, und wer es halt mal haben möchte oder lesen möchte, der kann mir dann Bescheid sagen. Der kommt dann auf die Liste, die steht im Moment bei null. Insofern, also man hat eine gute Chance, da irgendwann in naher Zukunft ranzukommen, wenn. Und wenn es dann da ist, bringe ich es natürlich mit, ja, vielleicht auf Anforderung, auf Wunsch, wenn. Oder wenn ich eine Buchlese mache. Nein, lassen wir das. Worauf? Also ich hoffe, dass bei allen Programmen, was dann eventuell beim Umzug dann geplant ist, dass der wichtigste Tagespunkt dann nicht unter den Tisch fällt. Dass alle Leute miteinander reden? Nein. Dass alle Leute lecker essen? Nein. Dass alle Leute am Schluss besoffen sind? Nein. Dass Schnee liegt? Nein. Dass Eis ist? Nein. Dass es sehr lange dauert? Nein. Dass Kerzen auf den Tischen stehen? Kürzen wir es ab, die Loglese. Ich hoffe, dass es wieder endlich mal eine Loglese gibt. Ich weiß nicht, ob wir auf dem Umzug jemals eine Loglese hatten. Ich glaube nicht. Das wäre doch, also, wenn es ein Highlight... Ich habe ja drüber nachgedacht. Ja. Darum wollte ich ja auch nicht aus dem Buch vorlesen, weil aus zwei Büchern vorlesen ist ja Mist. Okay. Du hast es jetzt quasi vorweggenommen. Entschuldigung, aber ich für alle, die es noch nicht. Kommst du denn? Wir hoffen, dass wir es schaffen. Weil du bist ja noch gar nicht angemeldet. Ja, wir sind. Das ist ja Asche auf unser Haupt. Es gibt ja die verschiedensten Tools und Softwareprogrammchen, die wir auf unser Hobby anwenden. Und da gibt es auch eine Auswertung, bei wie vielen Events wir dabei waren. Und bei wie vielen Events wir vorher ein Bulletin gelockt haben. Mhm. Die Quote spricht echt gegen uns. Also es ist leider immer so, wir möchten die Leute halt auch nicht enttäuschen, wenn dann Leute sagen, ah, wunderbar, die haben Bulletin gelockt. Dann richtet man sich darauf ein, dass sie kommen und dann klappt es am Ende aus verschiedenen Gründen dann doch nicht. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Da ist dann die Überraschung, wenn die Leute dann doch kommen, immer größer und immer schöner. Ja gut, also hier ist es jetzt nicht das Problem. Also die Hütte ist groß genug, ne? Ja. Das wäre jetzt nicht die Schwierigkeit. Also bei Events, die jetzt möglicherweise nur auf 30, 40 Leute ausgelegt sind, weil wenn dann noch 10 Überraschungsgäste kommen, dann ist es wahrscheinlich eher problematischer. Ja. Aber um mal auf Überraschung zu gehen oder um deine Willetent-Quote, ihr hattet ein Stunden-Event? Mhm. Hattet ihr? Ja. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte noch irgendwie was geguckt und dachte, ach, die machen dieses Jahr keins. Weiß ich ja nicht, vielleicht wegen Krankheit oder sonst was. Es ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich guckte nachher, sagte ich dann noch zu meiner Holden, hör mal, die hat ein Stunden-Event. Echt? Ja, weil da wäre ich ja sonst hingekommen. Aber vollkommen an mir vorbei. Stunden-Event. Du hast auch gar nichts gesagt. Nee, wir haben das alles. Es fiel dann irgendwann mal auf die Füße, dann geguckt. Oh. Da steht Zeitumstellung an. Okay. Ja gut, dadurch, dass es jetzt mittlerweile das 7. war, hat man noch die Listings aus den Vorjahren. Das heißt also, da wurde dann das Datum angepasst und wurde dann noch einigermaßen fristgerecht eingereicht. Und im Gegensatz zu den letzten Malen, wir standen, dieses Mal war es ja wieder von 3 bis 3, standen wir um 5 vor 3, standen wir immer noch allein auf dem Parkplatz. Und da dachten wir so bei uns, oh, ist jetzt das 7. das letzte Event der Serie gewesen? Weil wir haben gesagt, solange Leute kommen, machen wir das Ganze weiter, solange wir Spaß dran haben und die Leute auch dran Spaß haben. Und bis 5 vor 3 standen wir allein auf dem Parkplatz. Aber dann 5 vor 3, erster Auto, zweiter Auto. Und dann machen wir 15, 20 Leute. Ja. Alles sehr klein und war, man wollte die Serie nicht abreißen lassen, aber es war wirklich aufgrund der letzten Monate alles sehr, sehr klein gehalten. Auch die, ja, was wir uns für Anfang des kommenden Jahres vorgenommen haben, da sind wir eigentlich auch viel zu spät eingestiegen. Da hätten wir gerne schon viel früher was getan. Aber da müssen wir gucken, ob das Event stattfindet oder ob es nicht stattfindet. Wir haben da was geplant, aber da müssen wir erstmal mal gucken, von wegen, ob wir das so umgesetzt bekommen. Mhm. Gucken wir einfach mal. Ja. Was hast du denn noch auf dem Zettel? Ich? Boah, es ist so dunkel hier. Warte mal, ich mach mal Licht an. Ja, ich sehe ja gar nichts. Das ist hier, also Dosenhausen, das ist so, oh, toll. Klar. Erst ist es so dunkel wie in keine Ahnung, ey, und jetzt bin ich blind. Super, danke. Gerne. Hm. So, was haben wir denn jetzt noch? Nix. Hast du eigentlich was von der Sockenpuppe gehört? Nö, aber gut. Weißt du, was wir noch machen könnten? Warte! Ich weiß sowieso, wir haben ja über ein Event noch gar nicht geredet. Aber bevor wir über das nächste Event, wir müssen den Hörern auch eine gewisse Pause geben. Weißt du, was wir jetzt noch machen? Du willst rauchen. Nö, ich will nicht rauchen. Ich auch nicht. Wir machen jetzt hier nämlich einen kleinen Cut, weil 10 ist immer noch da. 10? 10. Denn ich habe weitere Opfer gefunden. Für 10? Für 10. Und die konnte ich ja leider noch nicht einbringen. Also machst du jetzt einen Einspieler von 10? Richtig. Ja, dann machen wir jetzt mal eine Pause. Aber nicht wirklich eine Pause? Oder machen wir wirklich eine Pause? Nö. Also ich schalte jetzt nicht ab, sondern wir machen jetzt einfach nur verbal eine kurze Pause, wo wir dann nachher das andere reinschneiden, oder wie? Korrekt. So, jetzt haben wir hier den Jochen alias Spike05 aus Baden-Württemberg. Ist doch Baden-Württemberg, nee, oder? Nee, aus Bayern. Nee, echt? Neu-Ulm? Ja. Scheiße, schon wieder ins erste Fettnäpfchen getreten. Egal. So, der Jochen hat sich bereit erklärt. Hier deine 10 Worte. Als erstes, Traditional Cash. Tradi. Virtual. Geist. Event. Zusammensein, geselliges. Giga. Bio. Halbstunden-Event. Scheiße. Open Caching. Ja, auf dem absteigenden Ast. Reviewer. Gibt's viele hier. Guidelines. Könnten mal überarbeitet werden. Hint. Keine Ahnung. Und als letztes Taschenlampe. Jofri. Ja, das war's doch schon. Hat doch fast gar nicht wehgetan. Getan. Nee. Vielen Dank und dann ja, geht's dann nochmal weiter. Das war 10. Ich weiß ja nicht, wen er da gehabt hat. Ne? Also jetzt ganz unwissend weiter. Nein, also wir waren beim Event. Nämlich, wir haben ein Event ja noch gar nicht besprochen. Denn ich war auf dem Halloween-Event in Porzellen. Wo? Wie meistens jedes Jahr. Wo? Porzellen. Wo liegt das denn? Bei Heinsberg am Niederrhein. Porzellen. Ach, da. Ja, die Chapels. Ja. Die haben wieder geladen zu der Halloween-Fete. Ne? Soll? Warst du da schon mal? Nein, aber... Warst du noch nie? Nein, aber ich habe mir sagen lassen... ich mache jetzt mal den Jeremy Clarkson. Ja, gut. Ich schaue dir dieses L vor meiner Stirn an. Ja. Nein, du warst noch nie in... Nein. Das ist Bildungslücke. Macht ja nichts, aber ich habe mir sagen lassen, ihr werdet langsam alle alt. Das sowieso. Weil man hat mir zugetragen, dass ihr um 3 schon Feierabend gemacht habt. Ich war da früher weg, weil wir mussten ja noch heimfahren. Ja, gut. Wegen der Heimfahrerei. Also so lange machen wir nicht, aber das war schon richtig schick wieder. Okay. Die haben sich wieder ein paar neue Sachen überlegt. Es war Es ist genial. Also das ist so ein Ding, für dich wäre es wahrscheinlich ähnlich wie Nacht der Vulkane. Wenn du da das erste Mal aufläufst und das alles siehst, da bist du einfach nur erschlagen und baff. Mhm. Ich meine, wir kennen ja schon viel und es ist aber immer wieder neu schön. Und gut, viele gehen dann nachher cachen und dann leert es sich ziemlich in den Räumlichkeiten drin. Aber du musst dir vorstellen, da ist ein Haus, ein Innenhof, das ist alles Scheune, komplett auf Halloween gedreht. Du vorne am Eingang, wir sind ein bisschen später gekommen, weil Karin musste ja arbeiten, gab es eine Guillotine to go. Okay. Ja. Richtig schön, also die machen am Anfang immer einen schönen Spökes. Ja, und drin ist es also super geschmückt. Das ist ein Gruselkabinett vom Feinsten. Die Leute, die bringen dann irgendwelche, also buffettechnisch irgendwelche Leckereien mit, die auf Grusel getrimmt sind. Sei es, dass es da verschimmeltes, also pseudo-verschimmeltes Essen ist oder aber alles total lecker. Richtig geil, richtig schick. Ich zeige dir gleich mal die Seite. Da gibt es auch viele Fotos. Ich glaube, ich habe damals auch mal drüber schon mal einen Bericht gemacht auf meinem alten Blog mit Fotos. Also kann ich dir nur empfehlen, was mich da nur manchmal ärgert, dass es dieses Schlange stehen wegen Foodpornern und Speiseanalysten. Mhm. Du musst dir vorstellen, die haben also in einem Nebenraum, das ist so das ganze Essen, ja, ne, buffettechnisch aufgebaut. Das Dumme an der Sache ist, du kannst aber, du gehst also von der einen Seite in diesen Raum rein und gehst dann durch diese Buffetschlange und gehst dann hinten wieder raus. Aber es gibt dann Leute, die müssen dann, ah, guck mal, das sieht aber aus und das sieht aber aus und guck mal hier und guck mal da und noch Fotos machen und dann, ne, und was mag das denn sein und dann mit dem Löffel drin rumrühren, um zu gucken, oh, ist da vielleicht was drin, was ich nie mag und so, weißt du? Und dann steht da eine Schlange von hungrigen Leuten, ne? 300 hungrige Leute stehen in einer Schlange und vorne ist irgend so eine Tante, die das ganze Essen umdreht und hier noch guckt und da noch guckt. Weißt du, und dann denke ich mir, wenn du doch jetzt als Michael Myers gekommen wärst, ne? Oder Freddy Krüger. Oder Freddy Krüger oder Edward mit den schweren Händen. Also als irgendetwas, ne? Nur nicht nett. Aber das Doofe ist, du kommst ja gar nicht bis vorne, weil du stehst ja in der Schlange. Mhm. Ja, also das ist nicht so schön. Und dann gibt es die Einbahnstraßenregelverächter. Das sind die, die kommen dann nämlich eigentlich aus dem Ausgang rein und schnappen sich noch die letzten leckeren Stücke aus dem Teller, den du am Ausgang hättest haben können, wenn die nicht reingekommen wären, uns einfach weggenommen hätten. Ja? Das heißt, 300 Leute in der Schlange kriegen das nicht, weil die Einbahnstraßenverächter dann von der einen Seite rein ist. Das Letzte, ehrlich. Also und da denkst du dann auch so, ja, jetzt vielleicht... Fisker. Nee, jetzt vielleicht so auf dem Arm stumpf die Kettensäge. Wir kennen hier unseren... Ja, wie heißt er noch? Ja, wie heißt er doch noch, ne? Genau. Ja, man kommt nicht auf den Namen von B-Movie-Stars. Egal, aber es war also richtig schick. Da laufen Leute rum, die haben sich ja geschminkt, ne? Ja. Also, da habe ich schon Leute gesehen, die sind so genial geschminkt gewesen. Das war schon toll. Wobei in letzter Zeit... sind sie alle so ein bisschen... Hä? Ah. Ja, gucken. Auf Zuruf. Nee. Doch. Das ist aber... Nee. Das doch. Ist aber wer anders. Das warte ist mal, ich jetzt muss ich erst mal lesen. Wer spielt denn da überhaupt mit? Ja, genau. Genau, er spielt mit. Bruce Campbell wäre es gewesen. Jawohl. Wortfindungsstörung. Das war dann das Bier am Donnerstag vor 23 Wochen abends. Eine Flasche... Ja, lassen wir das. So, also Bruce Campbell wäre es gewesen, jetzt wieder in Gedächtnis gerufen. Nein, wo war ich? Also bei den Leuten, die sich so super geschminkt haben, der Trend geht natürlich zum Horrorschminken. Es waren meines Erachtens keine Horrorclowns da. Ich weiß auch nicht, ob sie sich lange gehalten hätten. Aber die meisten sahen so ein bisschen aus wie in, ich habe mal kurz reingesappt irgendwann, diese Walking Dead-Typen, ach, ja. Nachdem sie erst mit der Backe auf der Fritteuse oder in der Fritteuse und dann mit dem Kopf in der Mikrowelle waren. Also die meisten haben sich so geschminkt. Ja. Nicht unbedingt schick, aber eine war da, die eine, da haben alle geguckt. Die hatte sich wie so ein Katzenkopf geschminkt, also hier mit Öhrchen dran und alles. Aber die Zähne, das war irgendwie so eine Plastik, die sich wirklich angeschminkt hat, ne? Aus irgendeinem, weiß ich nicht, Kunststoff. Ja. Ein Kumpel von mir, dem hat es erklärt, der hat gefragt, der hat die ja angeseibert, ne? So, dem lief ja das Wasser im Mund zusammen. Also das wäre für dir, oder sie wäre für ihn wohl die gewesen, die er gerne an dem Abend noch mit auf einen Kratzbaum genommen hätte, oder vollkommen egal. Aber ja, aber so genial. Und die hat sich also über 3 Stunden lang hat die gebraucht, bis die das mal alles im Gesicht parat hatte. Mhm. So. Und die musste dann auch durch diese Zähneplastik irgendwie essen. Ne? Also sie konnte reden, sie konnte auch, aber das war halt so ein bisschen verkeilt. Nicht verkackt, verkeilt. Sah richtig schick aus und ja. Und solche Leute und dann eben so geschminkte Leute wie ich. Also eigentlich gar nicht, trotzdem gruselig. Ne? So. Ja, ging also auch. Ne? Ja. Ja. Ja, das war ein richtig geiles Event und in dem Zusammenhang hat gestern, ich weiß gar nicht, in dem Event hier Podcast-Keller, nicht Event, Podcast, vom Podcast-Keller, hier Debo die Tracer, haben die mal darauf hingewiesen, dass diese Leni von Enzyklia da, ne, auch ein Podcast, die hat wohl so ein Freundes-Award und da kann man Leute vorschlagen, die diesen Award bekommen sollen. Da kann dann irgendwann im Januar für gewählt werden und da sind dann irgendwelche Leute, die man so kennt, unter anderem auch die Chapels hier wegen dieser Aktion, die für die Community machen, also dieses Event und hier 2 Wochen lang Bude schmücken, bis das dann für diesen einen Abend steht. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele 100 Mannstunden da drin stecken. Ja. Ne? Also das ist ein Team von Leuten, die dann wirklich über 2 Wochen alles anbringen und machen. Also du hast da so ein Metzger, der hackt da irgendwas, dann hast du da Badewannen voll Leichenteilen und eine Metzgerei und irgendwelche gruseligen Dinger, die da... Und die Coin. Du kriegst, also die haben eine Coin gemacht, ne? Du gingst da rein... Liebe Hörer, ich bin jetzt wieder beim Halloween-Event. Ne? Ich schweife schon mal ab. Du rennst also da seitlich in so ein Ding rein und dann einer verkauft dir ein Rohling. Und dann gehst du rein, dann gibst du das so einem Schmied und dann fängt er da an rumzuprügeln und dann irgendwie in so einer Box zu flexen und macht und tut und nachher kriegst du eine super original verpackte, richtig geile Coin. Richtig geil gemacht. Boah, war richtig schick. Also die Coinschmiede, so im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja, also wie gesagt, das Ding ist Kult und ich glaube auch, mich erinnern zu können, die sind ganz früher mal, vor Jahren, ach, damals TM, aus Versehen mega geworden, weil da viel zu viele Leute aufgelaufen sind. Kann ja heutzutage nicht mehr passieren, ne? Aber so war damals und ja, die begrenzen normalerweise, und wir wären auch fast nicht, weil es hat wieder keiner Bescheid gesagt, dass das ist. Ich habe ja Heinsberg nicht bei mir am Schirm. Ja. Da war ich dann auf Platz 12 der Warteliste mit Familie und ja, und dann Frau war 13, Sohn war 14, andere Sohn war 15. Ja, aber nachher hat sich das dann erledigt, weil einige Leute haben dann abgesagt, man kam dann doch rein. Also es läuft meistens so, in den ersten paar Stunden ist das Ding ausverkauft, ja, quasi. Ja, aber du kannst eigentlich trotzdem hinfahren, weil normalerweise so ab 9:30, wenn die meisten cashen sind, dann ist das da drin relativ leer und dann können auch Leute rein, die halt nicht von Anfang an auf der Liste standen, weil es geht einfach darum, wie viel fasst so eine Location, wie hast du das mit ich sag jetzt einfach mal Sicherheit, was passiert, wenn einer einen Unfall hat und. Also ne, du musst ja bei Veranstaltungen, das ist halt eine Großveranstaltung, auch wenn sie quasi privat ist, ja, darauf achten, dass du halt nicht so viele Leute, und die haben irgendwann mal Auflagen bekommen, meine ich. Und deswegen geht es halt so nicht. Da geht auch so eine die Wirkung verloren, aber, wenn halt so viele Leute sich auf ja, die Füße stehen. Aber es ist halt Kult, das Ding, und das ist für mich so eine Sache, die muss man mal mitgemacht haben. Und ja, wir nehmen auch diese 1,5 Stunden Fahrt gerne jedes Jahr auf uns, um da mal dabei zu sein. Also das ist so ein Event, wo ich sage, ja, und auch deswegen sind wohl die Chapels bei Enzyklia nominiert, unter anderem wie auch Alex Schweigert wegen Nordseetaufe, und ist ja auch eine große Geschichte, wo er sich ja auch sehr um die Community gekümmert hat oder auch kümmert. Ja, und halt einige andere Leute, ich weiß jetzt im Einzelnen nicht, wer da jetzt noch nominiert ist, aber Ja, zum Teil Cacher, zum Teil Podcaster, zum Teil auch Open Caching, glaube ich, wegen Alternativplattform, oder weiß der Geier. Ich habe es gestern nur überflogen. Können wir verlinken. Ja. Ja, hat der Debudi schon verlinkt. Verlinkt man Debudi, dann kann. Nee, da weißt du, was weiß ich. Mir doch egal. Ja. Nein, ist eben so. Ich glaube, Debudi steht auch drauf. Wobei er ja gestern im Podcast schon meinte, also wegen ihm können sie ihn gerne runternehmen und dafür jemand anders draufsetzen, weil er braucht das nicht, er will das nicht und er ist bekannt genug. Ja. Und er hat auch genug. Ich glaube, er hat auch genug Zuwendung seitens der Community. muss er nicht haben. Nein, also diese Local. Und es war dann eine Diskussion auch. Also, die haben ja einen Live-Chat. Ja. Ne? Oder Live-Podcast. Und da wird ja dann auch gechattet. Und ja, da war dann die Meinung so ein bisschen zweigeteilt, weil die einen sagten, ja, diese lokalen oder regionalen Größen, wie jetzt, ich bringe es nochmal als Beispiel, die Chapels, die kennt ja außer in dem lokalen oder regionalen Bereich kaum einer. Ne? Da kann man ja nicht einen bundesweiten Award für so eine lokale, aber wieso denn eben nicht? Und andere sagen, ja klar, gerade um die geht's doch. Die, die jetzt mal in ihrem Bereich was ganz Besonderes machen und sich um die Community verdient machen. Richtig. Weißt du, und das ist so ein Ding, da merkst du schon wieder, ne, die einen so, ich weiß nicht. Und da gehen eben die Meinungen auseinander. Ich persönlich finde lokal total gut, weil wenn sich einer kümmert, egal ob das jetzt im Kleinen oder im Großen ist, ist doch vollkommen mal egal, der hat es einfach verdient. Richtig. So, zumindest mal auf der Liste aufzutauchen und dann je nachdem auch gewählt zu werden. Klar, Leute, die die nicht kennen, werden die möglicherweise nicht wählen. Dann ist das aber so. Dann ist das so. Genau. Ja. Ja, und sonst habe ich eigentlich nichts mehr. Also von meiner Seite bin ich durch. Ja. Hast du noch was? Alles. Ich habe mal überlegt, übrigens zwei Sachen ja noch, ja. Also habe ich ja doch noch was, nämlich wir werden ja nachher mit Sicherheit was Leckeres essen. Hm. Und danach werden wir mit Sicherheit wieder irgendwas spielen. Ne? Ich habe mal reingebracht, weil wir spielen ja hier öfter mal nach Dosenhausen irgendwie was, ja. Eine Spielvorstellung. Wir sind ja Spieler, nicht Online-Spieler, weil wir gucken, guckst du dir, das war auch gestern so ein Ding. Ich springe vom Hölzchen aufs Stöckchen, ist ja gut. Guckst du dir auch Videos von Leuten an, die Videospiele spielen? Teilweise. Mhm. Gut. Nein. Wir spielen ja richtige Sachen, also so analog, ne? So richtig. mit, ja. Und wir werden nachher vielleicht wieder was spielen. Was spielen wir? Vielleicht? Wahrscheinlich Love Letters. Love Letters, gut, auch ein schönes Spiel. Stell doch mal eben Love Letters vor. Weil man soll ja auch mal was zusammen machen. Und Love Letters ist so ein Spiel, so für zwei Pärchen, möglicherweise so vier Personen, kann man sehr schick spielen. Und der Flo, der sagt euch jetzt, was es damit auf sich hat. Weil der ist nämlich auch so ein total vernarrter Spieler. Jetzt hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Aber egal. Love Letters ist wirklich total einfach. Man hat verschiedene Spielkarten, die man verdeckt zugewiesen bekommt. Und die haben haben verschiedene Bilder drauf. Da gibt es die Prinzessin, da gibt es den Prinzen, den König, den Fürsten. Also gibt es verschiedene. Und die haben jeder eine Wertigkeit. Red ruhig weiter. Ach, ich hab Zeit. Letztendlich muss man versuchen, wenn man die Prinzessin hat, als letztes zu überleben und ansonsten sich nicht erwischen zu lassen, dass man die Prinzessin ist. Und ja, also schwarzer Peter für Erwachsene. Ja, und aber ohne ziehen. Jein. Es gibt ja, mit abgeben. Mit abgeben, mit nachziehen und so weiter. Gibt es auch schon ein paar Sachen. Nee, vor allem, es ist ein schönes Spiel für den Einstieg in den Abend. Wenn man dann noch was Größeres spielt danach, ist Love Letters, es ist super schnell erklärt. Es geht sehr schnell, es ist also keine lange Spielzeit und es macht furchtbar viel Spaß und besonders andere zu beschuldigen, irgendwas zu sein, was sie nicht sind, ist schon lustig. Ja, unser Spieletipp für heute, Love Letters. Ach, wir machen keine Werbung. Ja, ja. kann ich eigentlich unser Jingle bringen, ne? Ich meine, vielleicht kriegen wir irgendwann unser Dosenhausen-Jingle, ne? Unser, weil ich habe eine Casherin gefragt, die sagt, ja, ja, gib mir mal die Noten, dann spiele ich das ein. Gut, ich habe jetzt keine Noten, ja, die kann ziemlich ein Keyboard und so. Okay. Obwohl, das ist jetzt auch schon wieder ewig lange her. Ich weiß nicht, ob die das noch macht. Vielleicht habe ich sie ja zwischendurch auch irgendwie verärgert. Ich muss nochmal nachfragen. Ja, also bringe ich es einfach in altbekannter Manier, als würde ich es Lok lesen. Weil singen kann ich ja nicht. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier ist es echt heiß. Nasse Dosen überall und nur schimmlige Lokbücher. Komm nach Dosenhausen, denn hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon oder stickst du deinen Namen? Komm nach Dosenhausen, Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche, Gigas, Tralala, Sockenpuppe auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis. Was gibt's übrigens gleich zu essen? Brot mit Wurst und Käse. Echt? Keine Enchiladas? Naja, gucken wir mal. Oh, nee, ich mach jetzt aus. Okay. Jetzt bin ich frustriert. Das war's dann. Und tschüss. Und weg.